Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Diese hier ist ein bisschen zu einem aktuellen Anlass. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, fliegt die Solar Impulse nach einem längeren Aufenthalt jetzt wieder um die Welt. Solar Impulse ist der Solarflieger, der eben das erste Mal versucht, rein durch Sonnenenergie um die Welt zu fliegen, zwar mit Zwischenlandungen, aber trotzdem. Und das ist natürlich eine interessante Sache aus Perspektive Solarenergie, aber natürlich eben insbesondere auch aus der Perspektive von Konstruktion von extrem leichten und für einen bestimmten Anwendungszweck optimierten Flugzeugen. Und in dieser Episode sprechen wir darüber mit Hannes Ross, der die Auslegung der Solar Impulse 1 und 2, also sowohl der Prototyp als auch dann das Flugzeug, mit dem sie jetzt gerade um die Welt fliegen, ja maßgeblich mitbestimmt hat. Hannes hat auch sonst, glaube ich, eine ganz interessante Karriere hinter sich in der Luftfahrt und vielleicht kann ich ihn doch dazu überreden, irgendwann nochmal eine Episode zu machen über die 40 Jahre oder 50 Jahre vor Solar Impulse. Anyway, noch ein paar Hinweise, bevor es losgeht. Am Anfang haben wir ein bisschen Probleme mit der Skype-Qualität, das pendelt sich dann aber relativ schnell ein und ist dann eigentlich relativ ideal. Weiterhin wollte ich euch noch hinweisen auf die Omega-Tau-Episode zum Thema Aerodynamik. Da waren wir ja schon 2009 in der Episode 12 am Laminarwind-Kanal der Uni Stuttgart und haben uns da über aerodynamische Grundlagen unterhalten, die euch vielleicht bei dieser Episode hier helfen. Also wer die Episode nicht gehört oder schon wieder vergessen hat, der ist vielleicht gut beraten, nochmal reinzuhören vorher. Zu guter Letzt noch ein weiterer Punkt. Ich hatte kürzlich Probleme, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die Omega-Tau-Webseite für einen Tag oder zwei down war, weil mein Hoster beschlossen hat, dass es eine Überlast gab. Was auch immer das genau bedeutet, weiß ich auch nicht so genau, aber es hat wohl damit zu tun, dass zu viele Anfragen auf den Feed eingepurzelt sind und der Feed eben zu groß war, weil sämtliche alle 200 Episoden drin waren. Wir haben jetzt den Feed reduziert auf 35 Episoden und die restlichen 180 oder was oder 170, die kann man sich jetzt auf der Archivseite von Omega Tau separat runterladen. Keine ideale Situation, aber kann ich jetzt kurzfristig nichts dran ändern. Ist leider so. Okay, das war's mit dem Vorgeplänkel. Jetzt geht's los mit der üblichen Einführung von Hannes Ross. Ja, mein Name ist Hannes Ross. Ich habe Luftfahrzeugbau studiert in Berlin und bin dann nach dem Studium 3 Monate bei HFB gewesen in Hamburg. Da war aber leider nichts los, weil alle Leute bei der Erprobung der HFB 320 in Spanien waren. Und dann bin ich innerhalb der Probezeit noch oder am Ende der Probezeit nach Bremen gegangen für 2 Jahre und habe dort an einem amerikanisch-deutschen Projekt gearbeitet, einer Studie über Senkrechtstartflugzeuge. Dabei habe ich viel gelernt, nicht nur Englisch, sondern auch Dinge, die wir in der Universität noch nie gehört hatten, was Operations Research ist oder Maintainability oder Reliability, das kannte ich vorher vom Studium her eigentlich noch nicht so richtig. Und dann sind wir in einer Gruppe von 9 Personen nach Amerika ausgewandert, 1967, und wir hatten uns bei vielen Firmen dort beworben. Die Boeing hat insbesondere zu diesem Zeitpunkt sehr viel in Europa geworben, weil die viel Programme hatten, die 727, 737, die 747, und die suchten dringend Leute, primär natürlich im Struktur- und Konstruktionsbereich. Das hat mich dann nicht so interessiert und wir sind dann, hatten eigentlich alle einen Vertrag bei Lockheed Martin in Burbank, der aber am 2. Januar 1967 abgesagt wurde, weil die den Wettbewerb um das Supersonic Transport in Amerika verloren hatten an Boeing. Ja. Und dann haben die uns abgesagt und naja, ein halbes Jahr später waren wir dann alle bei McDonald's, was sich dann als eine unheimlich gute Gelegenheit und einen besseren Standort hätten wir eigentlich nie selber gar nicht aussuchen sollten von der beruflichen Seite. Kalifornien wäre vielleicht noch schöner gewesen, aber beruflich war es insofern sehr interessant, weil wir nach 3-4 Monaten waren wir auf dem heißesten Programm, was es damals in Amerika war, das war die F-15. Ja. Und da haben wir dann gut 3 Jahre drauf gearbeitet und konnten selber etwas ganz Wesentliches beibringen, was die McDonald's nicht hatten und sie dringend gebraucht haben für diese Studie, nämlich ein parametrischer Entwurf mit Hilfe eines Computers und wo man viele Parameter direkt variieren konnte und nicht immer erst alles aufzeichnen, dann Gewichte bestimmen, dann Aerodynamik bestimmen. Wir haben also mit einem Entwurf, den wir als Eingabe benutzt haben, viele Veränderungen vornehmen können. Und es wurde dann mit einem Computerprogramm die Ergebnisse berechnet. Ein Riesencomputer damals, wahrscheinlich nicht mehr Kapazität, als wir heute im Laptop haben. Ja. Aber das war sehr interessant und das wurde von den McDonald-Leuten auch sehr anerkannt. Ich habe einen Brief vom damaligen Präsidenten von McAir, der sagt, diese Arbeit hat ganz wesentlich zum Gewinn des Projektes durch McDonnell Douglas beigetragen. Ah, das war noch in der Studienphase, wo es noch, wer war da der Konkurrent gegen die F-15? Ja, da gab es einige Konkurrenten, Rockwell, Lockheed Martin, ja. Weitere. Und der Entwicklungsvertrag wurde dann im 1970 von McDonnell gewonnen, oder ich glaube, es war sogar Weihnachten 1969, als verkündet wurde, dass McDonnell den Entwicklungsvertrag für die F-15 bekommt. Mhm. Ja, dann bin ich, wie auch die meisten anderen aus dieser Gruppe, nach Deutschland zurückgekommen, weil MBB damals uns angefragt hat, ob wir nach Deutschland kommen würden, hier nach München. Und da war gerade das Tornado in der Entwicklungsphase. Die Leute gingen aus dem Projektbüro weg und gingen dann in die Entwicklung. Und das Projektbüro war etwas vereinsamt. Und dann war es für MBB ganz interessant, eine junge Truppe dort zu etablieren, die gerade an der F-15 3 Jahre gearbeitet hat und viel Informationen, Kenntnisse aus Amerika mitgebracht hat. Mhm. Okay. Bei MBB haben wir dann begonnen, zusammen mit den Engländern und den Italienern ein kleines Kampfflugzeug, ein Jagdflugzeug zu entwickeln, was mit einem Tornado-Triebwerk ausgestattet sein sollte. Ein anderes gab es nicht zu der damaligen Zeit. Und das hat dann dazu geführt, dass wir nach 3 Jahren dieses Studium beendet haben, weil es ganz offensichtlich wurde, auch denen, die damit nicht so vertraut waren, dass es mit einem RB 199 einfach kein vernünftiges Jagdflugzeug, was der roten Bedrohung oder der blauen Bedrohung, nämlich amerikanische Flugzeuge zu kaufen, ja. etwa gerecht werden könnte. So, und dann haben wir uns überlegt, wie denn ein solches Flugzeug aussehen könnte. Es musste zweimotorig sein. Es musste neue Konzepte auch haben in Bezug auf oder die neuen Erkenntnisse und neuen Techniken in der Flugkörperbewaffnung auch haben. Und das haben wir vorangetrieben und wir haben dann die zusammen auch mit dem Verteidigungsministerium die Forderungen an ein solches zukünftiges Kampfflugzeug zu entwickeln, zu formulieren und zu variieren, damit man sieht, wo man denn richtig liegt. Mhm. Da konnten wir das Rechenprogramm, was wir auch für die F-15 entwickelt hatten, dann auch gut wieder anwenden, mhm. weil es eben viele Variationen sehr schnell erlaubte. Ja. Ja, dann... Und das wurde dann irgendwann mal der Eurofighter in ganz ferner Zukunft, oder? Richtig, ja. Richtig. Was aber ganz wichtig war, was wir in dieser Zeit ab 1975 dann auch entwickelt hatten, war die Postdoll-Fähigkeit, die dann zu einer Entwicklung mit den Amerikanern geführt hat. Nämlich die X-31, das einzige Flugzeug dieser berühmten amerikanischen Experimentalserie, die jemals mit Ausländern gemacht worden mhm. ist. Weil wir eben eine Idee hatten, die Amerikaner bei uns im Simulator, bei der IRBG auch erproben konnte. Und sie waren dann auch überzeugt, dass es so gut war, dass man einen Demonstrator bauen sollte. Mhm. Und das hat dann zwar noch auch ein bisschen gedauert, aber wir haben dann die Firma, weil wir in Europa keinen Partner gefunden haben, der das mit uns machen wollte, haben wir dann die Firma Rockwell gefunden, etwa 1981, die wieder in das Fighter-Geschäft zurückkommen wollte. Und mit der haben wir uns zusammengetan. Wir haben dann die DARPA, die Defense Advanced Research Program Agency, gefunden, die dieses Flugzeug auf dem Simulator bei der IRBG dann auch getestet hat. Und nachdem sie das getestet haben, haben wir dann begonnen, eine Studie dazu zu machen, wie denn so ein Prototypen aussehen konnte. Und dann haben wir 1986 auch einen Entwicklungsvertrag für die X-31 bekommen. Mhm. 1990 hat sie den Erstflug gemacht und 1995 konnten wir nach der technischen und taktischen Erprobung das erste auf die Paris Air Show gehen und mhm. das Flugzeug der Weltöffentlichkeit vorführen. Ja. Das war sehr erfreulich und ja, das war ein großes Ereignis. Das glaube ich, absolut, ja. Wobei der Plan von Rockwell wieder ins Fighter-Geschäft einzusteigen ja dann doch nicht so richtig funktioniert hat, ne? Naja, sie wurden von Boeing gekauft. Ja, okay, gut, ja. aber Boeing ist ja eben auch nicht mehr richtig ins Fighter-Geschäft reingekommen. Ja. McDonnell Douglas wurde ja dann als nächstes gekauft, ja. St. Louis, und dort läuft auch nicht mehr sehr viel. Einige Studien laufen doch und es wird noch die F-15 gebaut, an der wir damals gearbeitet haben. Ja. Aber das ist auch das einzige Programmchen, Und die F-18 EF müsste doch auch noch eigentlich... Die F-18 wird auch noch dort gebaut, aber wenn man sich anguckt, die Hallen, die da ja. wir damals mit der F-4 und mit der F-15 gefüllt waren. F-4 wurde ja zu der Zeit täglich eine aus der Halle geholt und war fertig. Ja. Diese Hallen existieren gar nicht mehr. Es wird jetzt aber in St. Louis an einer anderen Stelle die Fertigung gemacht. Aber es ist nur Fertigung. Es ist kein großes Entwurfsbüro mehr ja. da. Das ist wie in anderen Ländern auch. Ja, gibt nur noch Boeing und Lockheed Martin eigentlich, ne? Ja, es gibt nur noch Boeing und Lockheed Martin. Und Boeing ist aber wieder, wie gesagt, im Fighter-Geschäft auch nicht so richtig drin. Nur durch die Aufgekauften halt im Endeffekt. Weil sie den Wettbewerb um die F-35 damals an Lockheed verloren haben. Ja, ne? Ja, spannende Sache. Jetzt hast du aber eine Sache noch komplett vergessen zu erwähnen, nämlich das, was du gemacht hast oder machst seit deiner vermutlich mal Rente. Da hast du dich mit etwas leichteren und langsamer fliegenden Flugzeugen beschäftigt. Ja, das ist zeitlich, kommt das natürlich alles nach dieser Geschichte. Ich war, nachdem ich 10 Jahre Projektleiter der X-31 war, die lief dann parallel zum Eurofighter. Und von 1991 bis 2001 war ich dann... wie man so sagt, Vice-Präsident für Advanced Design and Technology in Ottobrunn. Mhm. Und da habe ich 2001 habe ich dann die Firma mit 63 verlassen, mit einer Arbeitsteilzeitgenehmigung und war dann noch bis 2003 war ich noch offiziell beschäftigt. Oder offiziell angestellt, aber nicht mehr beschäftigt. Und ich bin 2004, habe ich dann mehrere Dinge auch wieder angefangen. Ich habe an der TU München Vorlesungen gehalten bis 2011, glaube ich. Und dann habe ich 2004 die Idee und das Konzept kennengelernt, was in der Schweiz damals begonnen wurde von Bertrand Piccard und André Borschberg, nämlich ein solargetriebenes Flugzeug zu bauen, mit dem man um die Welt fliegen kann. Genau. Und das tun sie ja gerade. Also wir nehmen das heute auf am 2. Mai, wo gerade eben der Flug von Phoenix, nee, wo, was fliegen sie ab genau? Von San Francisco nach Phoenix. Ja, genau. Und wir dachten, aus sozusagen aktuellem Anlass sprechen wir mal ein bisschen über Solarflugzeuge, über deren Auslegung und was so alles dazugehört. Ja. Und du hast quasi da bei Solar Impulse, warst du als Berater tätig und hast wahrscheinlich auch beim parametrischen Entwurf wieder geholfen, würde ich mal vermuten. Ja, ich habe... sagen wir mal, das war das dritte Entwurfsprogramm, was ich mit entworfen, beziehungsweise das habe ich selber geschrieben, weil keiner aus der alten Truppe dabei war. Das war das dritte Programm und das habe ich selber geschrieben und habe es von einem Kollegen programmieren lassen. Mhm. Der hat das, weil er in der gleichen Altersklasse war, auch in Fortran programmiert. Das heißt, ich konnte das noch lesen ja. und verstehen und korrigieren, wenn ich was gefunden habe. ja. Also noch nicht mit MATLAB, obwohl es das damals auch schon gegeben hat. Aber ich konnte das nicht und ich war ganz froh, dass es in Fortran war. Ja. Und es hat auch sehr gut geklappt. Wir konnten damit das Entwurfsfenster oder Design Window, wie man so auf Neudeutsch sagt, für ein Solarflugzeug bestimmen und konnten vor allem die Sensitivitäten eines solchen Flugzeugs, was passiert, wenn es zu schwer wird und man doch die Mission fliegen will, was passiert, wenn die Wirkungsgrade nicht so sind, wie man sie annehmen könnte. Wie ändert sich dann zum Beispiel das Gewicht? Ja. Und das ist ja die wesentlichste Frage. Wie ändert sich die Flügelgröße, ja, die Spannweite und sowas? Das haben wir damit alles machen können. Und was ich damals auch gemacht habe, also das war, sagen wir mal, eine der wesentlichen Tätigkeiten im Entwurfsbereich. Aber was noch viel wichtiger war, ich habe Leute zusammen holen können, die Flugzeug bauen konnten. Denn dieses Team war ja eine Art Start-up. Ja. Es gab zwei Leute da drin, einen besonders, der Flugzeugentwurf konnte, der selber auch in der Schweizer Luftwaffe Pilot war und der schon, ich sag mal, einen sehr guten Basispunkt für das Solarflugzeug konzipiert hatte in einer Feasibility-Studie, und auf die konnte ich dann aufsetzen und da die ganzen parametrischen Analysen machen. Und das war also sehr erfolgreich. Also ja. Personalbeschaffung war ein wichtiges Element von dem Chefingenieur, der da 5 Jahre Chefingenieur war für das erste Flugzeug, über Elektriker, über Leute, die, oder ein Mann, der Cockpit-Auslegung gemacht hat und Thermodynamik und Klimaanlagen und sowas alles konnte, ein Flight Test Ingenieur. Das waren alles Leute, die dann dazugekommen sind und die natürlich auch kräftig mit an der Entwicklung gearbeitet ja. haben. Erfolgreich. Lass uns mal ein bisschen über die Grundlagen reden, bevor wir dann nachher wieder spezifisch auf SI, Solar Impulse, kommen. Du hattest gerade schon erwähnt, dass das Gewicht natürlich ein wesentlicher Aspekt bei der Auslegung von so einem Flugzeug ist, weil es natürlich möglichst leicht werden soll. Was gibt es denn bei der Struktur und Gewicht sonst noch zu beachten, was Materialien oder spezielle Design-Vorgehensweisen angeht, die man vielleicht so bei anderen Flugzeugen nicht findet? Naja, das Wesentliche ist, wenn man mit Solarenergie fliegen will, dann muss man mit der Solarenergie auch auskommen. Mhm. Das heißt, wenn ich mir die Aufgabe stelle, über Tag mit der Sonne zu fliegen, dann ergibt das eine ganz andere Auslegung, als wenn ich sage, ich will länger als einen Tag fliegen können. Das heißt, ich will mit der Sonnenenergie, die ich am Tage auffangen kann, auch nachts noch fliegen können. Das ist dann eine ganz andere Frage. Dann muss man nämlich die Energie speichern. Ja. Und man kann nicht am Tage alle Energie verbrauchen, und wenn die Sonne untergeht oder etwas vorher, weil sie dann nicht mehr so stark scheint, ja, dann muss ich landen, sondern ich muss sie speichern. Und es gibt nur eigentlich zwei vernünftige Speicherarten. Das eine ist die Batterie. Und die Batterien sind heute alle noch sehr schlecht. Als wir das erste Flugzeug ausgelegt hatten, da waren die Batterien, hatten spezifische Energien von etwa 180 Wattstunden pro Kilogramm. Mhm. Als wir fertig waren mit dem ersten Flugzeug und die Batterien eingebaut haben, dann hatten wir schon Batterien, die 10% besser waren. Das heißt, die waren so bei 200. Mhm. Oder nein, sogar noch drüber bei 220. Und bei dem zweiten Flugzeug haben wir jetzt Batterien drin, die etwa 260 Wattstunden pro Kilogramm haben. Mhm. Also erfreulicherweise hat sich während der Entwicklung die Batterieleistung merklich verbessert. Aber das ist weit, weit weg von irgendwelchen Dingen, die einem gestatten würden, ich sag mal, lange Flüge auch über Tag durchzuführen. Das Problem dabei ist nämlich... Ohne Solarzellen? Oder wie meinst du? Ich meine, ja, wenn man sagt, es gibt ja die Electra One, heißt sie, glaube ich, vom Hologan, der auf sein ultraleichtes, einsitziges Flugzeug, wo er rein elektrisch mitfliegen kann, aber nur relativ geringe Flugzeiten hat. Ja. Also im Stundenbereich, ein, zwei Stunden. Er hat da jetzt auch noch mal Solarzellen drauf gemacht und kann jetzt deutlich länger fliegen und gibt Reichweiten bis fast 1000 Kilometer an. Mhm. Aber er kann natürlich nicht durch die Nacht fliegen. Ja. Das ist klar. Man muss sich Folgendes überlegen. Die Energie, die aus einem Quadratmeter Solarzellen gewonnen werden kann und die Fläche, die da zur Verfügung steht, ist eine Flügelfläche. Ja. Das heißt, sie ist nicht senkrecht zu den Sonnenstrahlen, sondern sie ist horizontal, sagen wir mal. Ja. Damit kriegt man nicht so viel Energie raus, wie in den Sonnenstrahlen drin ist. Und der Wirkungsgrad dieser Solarzellen liegt etwa heute bei 22%. Im Anfang, das 22%, die Wirksamkeit ist auch nicht so einfach zu verbessern. Ja. Und zwar ist sie nur eigentlich dann verbesserbar, der Output, wenn man verschiedene Frequenzbereiche des Sonnenlichtes anzapft. Mhm. Und dann verschiedene Solarzellen sozusagen übereinander packen. Das bedeutet, dann kann man vielleicht Werte, die in der Größenordnung vielleicht bis 50% gehen, schaffen, aber zu Lasten eines deutlich höheren Gewichtes. Ja. Mhm. So. Und wenn man mit so wenig Energie auskommen muss, heißt das, dass ich langsam fliegen muss. Weil ich dann weniger Luftwiderstand habe, weil der quadratisch geht. Richtig. Und wenn ich langsam fliegen will und einen gewissen Auftrieb erzeugen will, der Auftriebsbeiwert für irgendein Profil, der ist dann so etwa konstant, wenn wir mal annehmen, ja, dann geht das bei einem bestimmten Staudruck nur über die Flügelfläche. Ja. Je langsamer ich fliegen will, desto größere Flächen brauche ich. Und das geht wieder in dieselbe Richtung. Wenn ich große Flügelflächen habe, kann ich auch viel Solarzellen drauf machen. Das heißt, das geht in dieselbe Richtung. Und auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir mit diesen Solarflugzeugen eine extrem niedrige Flächenbelastung haben. Wenn man sich Segelflugzeuge anguckt, dann haben die Flächenbelastung, ich sag mal, von 30 bis 60 oder noch mehr. Ja. Wenn ich also Kilogramm pro Quadratmeter. Kilogramm pro Quadratmeter, richtig. Und wenn ich mir ein Solarflugzeug angucke, ein bemanntes wie unser Solarimpuls, dann haben wir eine Flächenbelastung von 8 bis 9 Kilo pro Quadratmeter. Okay. Also deutlich niedriger, weil wir die großen Flächen brauchen, damit wir Solarzellen unterbringen können. Ja, das heißt, das Ding ist natürlich dann auch extrem böenempfindlich. Wer selber fliegt, weiß, dass je geringer die Flächenbelastung ist, desto fickriger sozusagen ist das Ding. Vor allem auch beim Landen dann, wo dich jede Böe wegbläst. Ne? Ja, vor allem beim Landen ist etwas extrem kritisch. Wenn es eine stetige Strömung von vorne wäre, früher hatte man ja im Anfang der Luftfahrt runde Flugplätze und konnte je nach Windrichtung sich die Landebahn auf der Grasfläche aussuchen. Ja. Wir haben mit diesem Flugzeug und der niedrigen Flächenbelastung eine extreme Begrenzung in Bezug auf den Crosswind, auf die Seitenwindkomponente. Sind das 5 oder 10 km/h als Komponente oder wie viel? Ja, wir haben einen maximalen Wind, den wir für Start haben dürfen von etwa 8 Knoten. Okay. Und Seitenwind darf nicht mehr als 5 sein. Mhm. Ne? Ja, okay. Du hattest, also ein weiterer Aspekt, um die aerodynamische Leistungsfähigkeit des Flugzeugs sicherzustellen, ist natürlich auch die Oberfläche, die Qualität der Oberfläche. Segelflieger unter uns Hörern wissen, dass die Segelflieger da sehr viel Wert drauf legen und jede Mücke wegputzen und ständig polieren. Jetzt habt ihr ja auf dem Großteil der Flügelfläche Solarzellen. Ist die Qualität der Solarzellen von der Oberfläche her so gut, dass man als sozusagen Flugzeugbauer sagt, das passt, oder ist das auch ein Kompromiss? Schlechtere Oberfläche, aber man braucht halt Solarzellen. Also die Solarzellen sind, damit sie nicht gleich beschädigt werden, werden sie eingebettet in eine dünne Glasfasermatte. Auf der Oberseite, um die Solarzelle zu schützen vor äußeren Umständen. Das kann im Extremfall ein Hagel sein, der am Boden runterkommt. Das kann aber auch Sand sein, der sich in der Luft befindet, wenn man gerade an der Sahara vorbei will oder in Amerika in irgendeinem Wüstengebiet tätig ist. Und auf der Unterseite muss man auch eine Beschichtung haben. Und zwar, wenn wir 5 Tage über einem Ozean fliegen, dann kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass es in der salzigen Luft nicht doch so viel Salz gibt und so viel Temperaturunterschiede, dass sich Salz an der Unterseite, wo die Kontakte alle sind, niederschlägt und bei ausreichender Feuchte dann vielleicht auch einen Kriechstrom geben. Also da muss man schon mal aufpassen. Wir haben dann während der Flugerprobung auch mit Hilfe einer geeigneten Sonde, die wir von dem Professor Krämer in Stuttgart ausgeliehen hatten, auch mit einem erfahrenen Messingenieur, der da mitkam. Und wir haben dann solche Sonden auf die Flügel aufgebracht, und zwar in verschiedenen Tiefen, so dass wir den Umschlagpunkt laminar turbulent auch bestimmen konnten und damit eine vernünftige Aussage auch machen konnten über die Laminarität und den Profilwiderstand des Flugzeuges eben im Fluge. Da vielleicht für die Hörer, wem diese Begriffe jetzt nicht viel sagen, ich will sie jetzt nicht alle erklären. Episode 12 waren wir am Laminarwindkanal der Uni Stuttgart, da haben wir das alles zu Tode erklärt. Also gegebenenfalls Pause drücken, diese Episode hören und dann wieder zurückkommen. Gut. Was ist die Gleitzahl von dem Flieger? Oder das geringste Sinken oder beides? Also die Gleitzahl von diesem Flugzeug liegt bei 33, 34 und das ist eigentlich für Segelflugzeuge war das in den 60er Jahren ein tolles Ereignis, wenn man so gut war. Ja, ja, die ASK 21, heute immer noch aktuelles Schulungsflugzeug, liegt auch in der Größenordnung, ne? Ja, wenn man heute sich natürlich die ETA anguckt, dann liegt die bei 70 und das ist natürlich schon viel besser. Die hat aber auch, muss man sagen, eine deutlich höhere Streckung. Ja. Wir haben eine Streckung von, je nach den beiden Flugzeugen, von 18 bis 19 und die ETA hat eine Streckung von 30, glaube ich. Und Streckung ist das Verhältnis, bildlich gesprochen, die Schlankheit des Flügels. Ja, also genauer gesagt, die Spannweite zum Quadrat gibt dann eine Fläche und durch die Flügelfläche geteilt gibt es einen dimensionslosen Wert und das ist die Streckung und wie gesagt, wir haben eine Streckung von kurz unter 20. Ja. Yeah. Der andere Aspekt, um so ein Flugzeug leistungsmäßig gut zu machen, ist natürlich das Gewicht. Je leichter, desto besser. Und an den Batterien, haben wir schon gesehen, können wir gewichtsmäßig nicht arg viel machen, weil die sind halt so, wie sie sind. Sie sind dann halt ein bisschen besser geworden, zufällig während eurer Entwicklung, aber da hat sich nicht grundlegend was geändert. Was muss man tun, um eine leicht genug Zelle zu bauen? Wie geht man da vor? Also mit Sicherheit faserverstärkte Kunststoffe, klar. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ein Wort zu den Solarzellen. Mhm. Das schwerste Element an dem Flugzeug ist der Holm. Ja. Und der muss sowohl die gesamte Biegung als auch die gesamte Torsion aufnehmen, weil wir nicht wie bei vielen Flugzeugen eine Torsionsnase, früher ein Sperrholzholm, ja, und eine Sperrholznase, die zusammen den Torsionskasten bildeten. Wir haben das nicht. Wir haben einen viereckigen, einen kastenförmigen Holm, und die Solarzellen, die sich vor dem Holm und hinter dem Holm bewegen, die dort angebracht sind, die dürfen nur, ich sag mal, Normallasten aufnehmen, das heißt, die aus dem Unterdruck auf der Oberseite kommen. Sie dürfen keine Schubkräfte und schon gar keine Biegekräfte haben. Das heißt, man muss sehen, dass man mit einer sehr leichten Struktur die Kräfte von den Solarzellen in die Rippen reinbekommt. Und die Rippen übertragen dann diese Kräfte in den Holm mit einem Querkraftanteil und natürlich auch ein Torsionsmomentenanteil. Und der Querkraftanteil führt dann zur Biegung des Holmes. Aber das ist die sozusagen der konstruktive Aufbau. Die Rippen sind wie früher im Holzbau eine Gitter, haben eine Gitterstruktur, mhm, aus CFK-Rohren, und das ist immer noch die leichteste Konstruktion, die wir gefunden haben, und die den anderen Ansprüchen Festigkeit, Steifigkeit auch genügen dann. Das heißt, von der Art und Weise, wie das Flugzeug strukturiert ist, ist es eigentlich, abgesehen von der Torsionsnase, klassischer Holzbau, aber natürlich mit steiferen und moderneren Kunststoffen ausgeführt. Ja, noch eine kleine Änderung. Ja. Klassischer Holzbau, also Strukturtyp, ja, für den Flügel. Für den Rumpf haben wir das, was zwischendurch mal als Stahlrohrrumpf gemacht wurde. Mhm. Denn wir haben den Rumpf auch aus Carbon-Fiber-Rohren gebaut, der eben extrem leicht ist und aber auch noch steif ist. Und wir haben ihn eben nicht mit Sperrholz beplankt, sondern mit Folie beplankt. Die Folie ist eben extrem leicht, aber sie ist ausreichend, um die Verkleidung des Rumpfes und damit einen guten Widerstand zusammenzubringen. Ja, okay. Und die Oberfläche der Flügel ist dann eben nicht bespannt, sondern das ist auch eine Faser, wo dann eben, wie du vorhin gesagt hast, die Solarzellen auf der Oberseite eingelassen sind. Ja, wir haben auf der Oberseite, die Flügelnase ist eine GFK-Schale. Mhm. Da sind einige Sachen untergebracht, zum Beispiel auch eine Beleuchtung der Nase von innen, damit man das Flugzeug auch gut sieht und die Sponsoren das auch sehen lassen können. Ja. Und dann kommt auf diese Verkleidung, die jetzt vielleicht so, naja, 15 Zentimeter oder so tief ist, werden dann Solarzellenplatten, die vorher hergestellt werden, die sind etwa einen Meter breit und gehen dann von der Nase, Glasfasernase, bis an die Hinterkante. Ja. Da, wo hinten Klappen dran sind, Querruder, so hören sie natürlich vorher auf. Wir haben aber auch auf Querrudern auch nochmal Solarzellen drauf. Und diese Platten, die haben einen, natürlich, wenn sie einen Meter breit sind, haben sie eine Fuge immer zur nächsten Platte, nach innen und nach außen. Ja. Und diese Fuge, ich sag mal, die wird mit einem Teserband zugeklebt. Ja. Also da wird nicht, wir müssen natürlich die elektrischen Kontakte immer vorher sicherstellen, aber es ist nicht eine durchgehende Oberfläche, dass wir oben nochmal zum Beispiel eine Folie drüber legen, was, sondern es ist eigentlich ein Schlitz und dieser Schlitz wird verklebt. Mhm. Okay, interessant. Lass uns mal ein bisschen über den Antrieb reden. Es sind logischerweise Elektromotoren. Wie viele davon gibt es da? Ich glaube vier, ne? Nee, sechs. Wir haben in beiden Flugzeugkonfigurationen, also dem ersten Flugzeug, was ja dazu diente, dass man erstmal sieht, ob die verschiedenen Komponenten des Flugzeuges auch die Leistung herbringen. Das heißt, schaffen wir das Gewicht, schaffen wir die aerodynamische Leistung und schaffen wir die elektrischen Leistungen. Dazu diente das erste Flugzeug und mit diesem ersten Flugzeug haben wir dann im Jahre 2010 den ersten Flug gemacht, der 26 Stunden dauerte, also 2 Stunden länger als ein Tag. Und bei dem wir nach einem Tagesablauf mehr Energie im Flugzeug hatten als beim Beginn. Ah, ja. Und das war die notwendige Voraussetzung, dass wir überhaupt sagen können, jawohl, wir können nicht nur einen Tag fliegen mit diesem Flugzeug und seinem energetischen System, sondern wir können das wiederholen, ja, solange wir genug Sonne kriegen. Ja. Okay. Wie viele Motoren sind es? Ja, wir haben 4 Motoren, ja, okay, am Flügel. Bei dem ersten Flugzeug haben wir noch versucht, die äußeren Motoren relativ weit außen anzubringen, um eine strukturelle Entlastung des Flügels zu schaffen und damit die Struktur selber leichter zu machen. Mhm. Das ist auch gegangen. Die Triebwerke sind ja extrem klein und leicht, aber was in den Triebwerksgondeln drin ist und eigentlich die Form dimensioniert, sind die Batterien. Jedes Triebwerk hat die Einsatzbatterien in der Triebwerksgondel drin. Okay. Mh. Hat den großen Vorteil, es ist eine Notwendigkeit, dass man die Ströme, die man darüber leitet, auch über kurze Kabel hinleiten kann. Und nicht, wenn man die sagt, naja, dann bringen wir doch die Batterien alle im Rumpf unter, dann hat man riesen Kabellängen. Ja, also höhere Widerstände dadurch. Und damit, höhere Widerstände nicht, aber definitiv höhere Gewichte. Okay, stimmt, ja. Ja, gut, okay, je länger das Kabel, desto mehr Widerstand auch, aber es fällt wahrscheinlich nicht ins Gewicht. Ja, das ist nicht so dramatisch. Ja. Aber wir haben übrigens auch anders als die Leichtflugzeugbauer, die mit Elektrik fliegen und die gängigen auf dem Markt angebotenen Motoren haben und Batterien mit einer Spannungsniveau von 50, 60 Volt. Mhm. Wir haben eine deutlich höhere Spannung von etwa 270 Volt. Nominell. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass unsere Ströme auch geringer sind, ja, und damit die Verluste. Ja. Sind die Motoren speziell für den Zweck gebaut worden oder kann man die von der Stange kaufen für den Einsatzzweck? Also es gibt Die Sportflieger können bei verschiedenen Firmen, ich darf jetzt natürlich keinen Namen nennen, ja, aber wer auf der Aero in Friedrichshafen war, konnte sich die alle angucken. Die können Motoren kaufen. Die Motoren, die wir drin haben, sind speziell für unser Flugzeug entwickelt worden. Ursprünglich war der Erfinder des Smarts, der Herr Hayek, wollte auch ein Elektroauto bauen und hatte einen guten Ingenieur, der die Motoren entwickelt hat. Und den haben wir in das Team geholt und der hat die Motoren entwickelt und der ist bei einer Schweizer Firma, die auch diese Motoren dann für uns gebaut hat. Okay. Was ist denn der Gesamtwirkungsgrad des Systems von Batterien über die Kabel bis zum Motor? Also wie viel der Energie, die wir von der Sonne bekommen, landet nachher in den Propellern? Ja, also das ist ein Wunderpunkt von den 100%, die an der Solarzelle ankommen. Also was die Sonne einstrahlt. Ja, was die Sonne bei der Ausrichtung der Zelle in einer horizontalen Ebene sozusagen, wenn man genau ist, ist vorne an der Flügelnase die Neigung auch anders als hinten am Ende des Flügels. Klar. Aber nehmen wir mal an, das wäre eine Flügelebene. Ja. Also der Punkt ist, dass der Wirkungsgrad der Solarzellen in der Zahl, die du gleich nennst, mit drin ist. Richtig. Und sie hat auch den größten Anteil, die Solarzelle, wenn wir sagen, die hat eben einen Wirkungsgrad von 22%, dann geht eben von dem ankommenden Sonnenlicht eben doch schon mal 78% bleibt da nur übrig. Ja. Und 22%, ne? 22%. Genau. Entschuldigung. Und wenn man sich jetzt alle anderen Komponenten noch dazu anguckt, dann stellt man fest, wenn man den Propeller gleich mit reinrechnet, mit, sagen wir mal, 87% Wirkungsgrad oder sowas für den Propeller alleine, dann kommt man auf Werte, die in der Größenordnung von 85% des einfallenden Sonnenlichtes ist. Nur so viel kommt an und das bedeutet eben, dass man mit dieser Energie sehr sorgfältig umgehen muss, damit man genug hat zum Fliegen, genug hat zum Steigen und genug hat zum Speichern. Ja. Denn das Steigen auf eine große Höhe ist die zweite Art der Energiespeicherung, nämlich potenzielle Energie. Ja. Und wir steigen mit unseren Flugzeugen bis auf 8.500 Meter. Das ist also so etwa Mount Everest. Aber wir haben keine Druckkabine. Ja. Das heißt, man muss die Kabine ordentlich isolieren und den Piloten auch, weil in der Kabine auch Temperaturen bis minus 20 Grad auftreten können. Der Pilot hat beheizte Schuhe und beheizte Handschuhe. Ja, klassisches Segelflieger-Equipment. Ja, sonst hat er nur, sagen wir mal, Wärme optimierte Bekleidung. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, das Flugprofil bedeutet ja dann eben auch, dass man am Tag, wo man möglichst viel Sonne hat, eben steigt und die Batterien lädt und dann über Nacht langsam sinkt und dadurch weniger Leistung braucht, weil man ja eben die potenzielle Energie in dann letztendlich kinetische umwandelt und auch die Batterien dabei entleert und dann am nächsten Tag eben wieder von vorne beginnt. Fangen wir mal im Dunkeln an. Da hängen wir an der Batterie in einer angemessenen Höhe, die von dem Terrain abhängt. Wenn wir über die Alpen fliegen müssten, dann können wir natürlich nicht in 1000 Meter fliegen. Oder wenn wir über die Rocky Mountains wollen, dann muss man schon auch ein bisschen mehr machen. Und auch in der Schweiz, als wir unseren 26-Stunden-Flug gemacht haben, waren wir natürlich etwas höher. So, also sagen wir mal 1500 Meter oder so. Ja. Wenn wir annehmen, dass man eben in dieser Höhe am nächsten Morgen keine Bewölkung hat, dann kann man beginnen mit dem immer stärker werdenden Solarstrahlen zu fliegen. Zunächst mal fliegt man dann ein bisschen so mit dem Solarstrom, der Batteriestrom nimmt dann ab, bis die Sonne so stark ist, dass man nur mit Solarstrom fliegen kann. Wenn der Strom stärker wird, kann man beginnen zu steigen. Und wenn er noch stärker wird, kann man während des Steigens auch dann die Batterien laden. Aber der Wirkungsgrad der Solarzellen nimmt mit der Höhe zu, weil die Dämpfung der Atmosphäre schwieriger wird. Ja. Und die Temperatur niedriger wird, denn je heißer die Solarzellen sind, desto schlechteren Wirkungsgrad haben. Auf der anderen Seite, je höher wir fliegen, desto schneller müssen wir wieder fliegen, weil die Dichte abnimmt. Ja. Das heißt, wir verbrauchen mit zunehmender Höhe mehr Energie und wir fliegen eigentlich so, dass wir erst bei Sonnenuntergang die Maximalhöhe erreichen. Okay, ja, ja. Damit wir möglichst energiearm fliegen können. In Wirklichkeit sind wir ein bisschen vor dem Sonnenuntergang oben, weil ja die Einstrahlung auch abnimmt. Mit untergehender Sonne, dann wird die plötzlich, hat sie nur noch horizontale Strahlen und dann können wir gar nicht mehr die Energie mit der rückwärts geneigten Hinterkante aufnehmen. Ja, ja. Übrigens auch interessant, wenn es kritisch ist mit unserem Energievorrat und die Sonne geht auf, dann fliegen wir manchmal morgens von der Sonne weg, damit die Neigung der Hinterkante oder des rückwärtigen Teils des Flügels die hat eine größere Neigung zur Sonne und wir kriegen früher mehr Energie. Ja. Wie wird das denn, das sind ja viele Parameter, Flugrichtung, Höhe, Luftdichte, dann hat man sicherlich auch verschiedene Winde in verschiedener Höhe, die mehr oder weniger Rückenwind oder Gegenwind sind. Wird das alles vom Pilot von Hand optimiert oder gibt es da irgendwo einen Rechner im Flugzeug oder am Boden, der die Parameter alle kennt und sagt so, jetzt bitte mal 400 Meter steigen, das ist optimal? Also wir haben zunächst mal das Flugzeug ausgelegt und zur Auslegung, das heißt, welche Flügelfläche, wie viele Batterien müssen wir mitnehmen, an welchem Tag wollen wir starten, beginnen zu fliegen, das ist sozusagen die Auslegung. Du meinst wegen Dauer des Tages versus Dauer der Nacht? Genau, wegen der Dauer des Tages und aber auch in welchem Breitengrad. Winkel der Sonne. Ja, wenn wir am Äquator starten, dann haben wir einen anderen Sonnenwinkel, als wenn wir in Norwegen starten. Yeah. Und diese Parameter müssen wir bei der Auslegung des Flugzeuges für einen bestimmten Flugpfad rund um die Erde müssen wir berücksichtigen. Das haben wir gemacht. Man könnte ja eine Erdumrundung auch machen am 21. Juli am Nordpol und dann wäre man in 20 Minuten rum. Ja. Wird aber von der FAI in der Schweiz nicht als Erdumrundung anerkannt. Erstaunlich eigentlich. Auch nicht für Schweizer Kollegen. Und deswegen müssen wir uns eben aussuchen, wo wollen wir denn unsere Erdumrundung beginnen. Wir haben dann mit dem zweiten Flugzeug, was für die Erdumrundung natürlich speziell ausgelegt werden musste, ein Flugpfad bestimmt, der dann zu dem Start in Abu Dhabi geführt hat. Und Das war ein anderer Auslegungspunkt als der, den wir für den Demonstrator benutzt haben, wo wir den Zug in der Schweiz gemacht haben. Ja. So, was bei der Auslegung des Flugzeuges für die Erdumrundung natürlich auch hinzukommt, ist, wir müssen mit diesem Flugzeug die Ozeane überqueren. Das heißt, bei der Geschwindigkeit oder besser gesagt bei der langsamen Geschwindigkeit, die wir nur fliegen können, dauert das 5 bis 6 Tage. Ja. Das heißt, wenn da ein Pilot drin ist, dann bedeutet das, dass man ihn 5 bis 6, besser noch für 7 Tage für alle Fälle Verpflegung mitgeben muss. Pro Tag muss er schon mal 3 Liter trinken. Das sind schon mal 3 Kilo. Ja. Wenn man das mal 7 nimmt, dann sind das schon 20 Kilo. Ja. Und essen will er auch noch was. Und er will einen bequemen Sitz haben, auf dem er sich zurücklehnen kann und auf dem er auch mal liegen und schlafen kann. Er braucht Sauerstoff. Und zwar doch eine ganze Menge, wenn er 5 Tage unterwegs ist. Und wir haben 7 Flaschen Sauerstoff dabei. Weiß man, dass die auch nicht gerade sehr wenig wiegen. Ja. Sind keine Stahlflaschen, aber sie wiegen eben doch, weil sie einen vernünftigen Druck aushalten müssen. Und alle diese Gewichte, auch für die Navigationssysteme, für die Kommunikationssysteme, wo wir Satellitenkommunikation haben müssen, die kosten natürlich alle Gewicht und müssen untergebracht werden. Das heißt, das erste Flugzeug, der Demonstrator, wo wir die Feasibility demonstriert haben, der hat je nach Konfiguration, wie lange man den fliegen wollte, 1600 bis 1700 Kilo gewogen. Das zweite Flugzeug, was Tag und Nacht dann eben länger und wiederholt fliegen muss, hat ein Gewicht von 2,5 Tonnen. Okay. Und da, was man dann auch wissen muss, und ein Flugzeugbauer, der kennt sicher auch den Begriff des Gewichtsvergrößerungsfaktors. Kenne ich jetzt nicht. Ja, ich erkläre das mal, versuche das zu vereinfachen. Wenn wir ein Auto haben und wir wollen damit von Stuttgart, nein, nicht von Stuttgart, sonst denkt jeder gleich, das ist ein Daimler. Dann fahren wir halt von München, haha. Auch nicht aus München, dann ist ein BMW wieder. Also sagen wir mal, von Ulm nach Hamburg fahren wollen. Und wir haben so viel Tank drin, so viel Sprit im Tank drin, dass wir sagen, ja, mit dem Sprit kommen wir in einem Rutsch nach Hamburg. Jetzt hat uns aber, das können wir auch vorführen. Jetzt hat uns aber beim zweiten Versuch einer hinten noch einen Sack Kartoffeln mit 100 Kilo reingelegt. Und wenn wir jetzt genauso in derselben Zeit da nach Hamburg fahren wollen, dann müssen wir die Berge hoch, aber deutlich mehr Gas geben. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir mehr Gas geben, mit dem Sprit nicht hinkommen. Ja. Also was müssen wir machen? Wir müssen den Tank vergrößern. Ja. Wenn wir den Tank vergrößern, wird das Auto natürlich schwerer. Was noch mehr Sprit braucht. Wir müssen dann die Federung verstärken, die Reifen verstärken. Ja. Und dieses Zusatzgewicht bedeutet, dass wir auch den Motor wieder verstärken müssen. Ja. Und diese Iteration führt dazu, dass ich also von dem ursprünglichen Gewicht von, sagen wir mal, 100 Kilo, nicht 100 Kilo, am Ende habe, sondern ich habe vielleicht 200 Kilo mit all den Komponenten, die bei dem Auto dazukommen. Genauso ist es beim Flugzeug. Und wir haben bei, wenn man ein Kampfflugzeug auslegt, dann kann man einen Gewichtsvergrößerungsfaktor von etwa 3 bekommen. Das heißt, jedes Kilo, was mehr wird, führt zu einem 3 Kilo schwereren Jagdflugzeug, wenn es die gleichen Leistungen hat. Ja. Reichweite und Manövrierfähigkeit. Ja. So, und wir haben bei dem Solarflugzeug nicht einen Faktor von 3, sondern der liegt zwischen 4 und 5. Mhm. Ja. Ist also noch sensibler als ein Jagdflugzeug. Ja. Muss man sich auch mal vor Augen halten. Das heißt also, der Einfluss von Gewichtserhöhung wurde sozusagen 5-fach bestraft. Ja, jetzt will ich gleich noch etwas dazu sagen. Nehmen wir mal an, wir haben von Ulm aus ein Auto und sitzen schon drin und da kommt einer und packt aber oben aufs Dach noch seinen Skikoffer drauf. Mhm. Ich will nicht sagen, ein Schild, ein Werbeschild, was quer montiert ist, aber ein Koffer mit Skien drin, dann hat der Koffer nicht nur ein Gewicht, ja, sondern er hat noch einen Zusatzwiderstand. Und auch ein Zusatzwiderstand hat einen Einfluss natürlich oder eine Sensitivität nachher auf das Abfluggewicht. Ja. Ne? Das heißt, wenn man was hat, was Gewicht und Widerstand hat, oder im Extremfall, wenn einer einen schlechteren Sprit hat, der noch einen Einfluss auf den Verbrauch hat, ja, ja, dann kriegt man an allen Stellen mehr Zusatzgewichte. Das heißt, die Sensitivitäten, die man berücksichtigen muss und kennen muss vor allem, die sind nicht unbeträchtlich. Ja. Ist das dann genau diese parametrische Auslegung, dass man genau diese Faktoren mal alle als Variablen in eine große Gleichung reingibt und dann einfach mal guckt, wie sich die Sachen ändern, wenn sich die Werte ändern? Genau das, und das nennt man, wenn man sagt, ich bestimme den Vergrößerungsfaktor fürs Gewicht. Der kann im Auto drin sein, der macht keinen Zusatzwiderstand. Ja. Aber wenn ich dann zum Beispiel die Widerstände mit hinzunehme, dann kann ich eine ganze Sensitivitätsmatrix mir errechnen. Und ich kann eben nicht nur bestimmen, wie viel das Gewicht zunimmt, sondern auch, wie viel der Widerstand zunimmt. Ja. Und wenn ich weiß, wie viel der Widerstand zunimmt, dann weiß ich auch, wie viel mehr Triebwerk ich installieren muss, Triebwerksleistung. Und das geht dann eben alles in einen Vergrößerungsfaktor rein. Und am einfachsten für jemand, der damit nicht ganz so vertraut ist, ist immer dann zu sagen, wie viel nimmt das Flugzeuggewicht zu, denn da ist alles drin. Ja, ja. Du hattest vorhin im Nebensatz erwähnt, so nach dem Motto, wir nehmen an, dass am nächsten Morgen in 1500 Metern dann auch tatsächlich die Sonne scheint und keine Wolken da sind. Und jetzt haben wir gerade geredet über die ganzen Einflüsse und Sensitivitäten. Wie knapp ist denn der Flieger kalkuliert oder anders formuliert? Was hat dieses Flugzeug jetzt möglich gemacht? Waren es die Solarzellen, die jetzt gerade gut genug waren vom Wirkungsgrad her, wenn man sonst zu große Flächen gebraucht hätte, was dann zu viel Struktur gebraucht hätte, was wieder zu viel Gewicht gebracht hätte? Also was kann man das irgendwie sagen, was jetzt quasi der Knackpunkt war, dass man so ein Flugzeug jetzt bauen konnte? Und wie viel Luft ist da drin? Also ist eine Bewölkung morgens dann das Problem und man muss landen? Also wie muss ich das vorstellen? Also denken wir uns mal, wir müssten jetzt über den Pazifik oder über den Atlantik fliegen. Mhm. Dann gibt es 3 Säulen, die in Ordnung sein müssen, damit man einen solchen Flug über 5 Tage, sagen wir mal, überhaupt schafft. Erste Säule ist das Flugzeug selber. Motoren, Getriebe, die Instrumente, Autopilot, das muss alles 5 Tage hintereinander funktionieren. Ja. Es gibt kein Flugzeug, kein bemanntes Flugzeug, was je 5 Tage hintereinander geflogen ist. Ja, also am Stück. Am Stück. Man könnte sich vorstellen, dass man sagt, jetzt nehmen wir irgendwie ein ein Tankerflugzeug von Boeing oder von Airbus und sagen, wir betanken das Tankflugzeug und dann kann es vielleicht einen Tag fliegen und dann muss es betankt werden, aber dann muss es mindestens 5-mal betankt werden. Ja. Und ob die Triebwerke dann, ohne dass man nach dem Ölstand guckt oder irgendetwas anderes kontrolliert nach einer Zwischenlandung, wie man das sonst so macht, ist nicht gesagt, dass dieses normale Flugzeug, kommerzielle Flugzeug, das auch wirklich schaffen würde. Ja. Also das Flugzeug selber muss technisch so ausgelegt sein, dass es 5 Tage, 6 Tage fliegen kann. Mhm. Die zweite und sehr kritische Element ist das Wetter. Ja. So, man muss über 5 Tage das Wetter über die gesamte Strecke vorhersagen. Und man muss sicher sein, dass man, wenn man ankommt, auch landen kann. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man vielleicht noch einen Tag länger fliegen. Mhm. Und da muss man auch noch was zu essen mit haben und zu trinken. Aber ein deutliches Beispiel, als wir wollten ja ursprünglich von China aus direkt nach Hawaii fliegen. Und nach 1,5 Tagen waren die Wetterberichte so degradiert, das heißt so schlechter geworden, dass wir sagen mussten, der 4. und 5. Tag vor Hawaii, den überleben wir nicht, weil wir nicht genug Sonnenlicht tanken können. Ja. Man könnte ja sagen, naja, dann fliegst du einfach über den Wolken. Ja, wäre toll, dann geht uns aber der Sauerstoff aus, wenn wir so hoch fliegen. Ja. Weil der Pilot über 12.000 Fuß muss er Sauerstoff nehmen und schon davor, damit er sich darauf einstellt. Und dann haben wir nicht genug Sauerstoff. Also die Wettervorhersage muss sehr akkurat und sehr vertrauenswürdig sein. Wenn man über Land ist, kann man immer noch abbrechen. Ja. Wir haben diesen Flug von Chongqing nach Hawaii abbrechen müssen über Japan und sind ungeplant in Japan dann runtergekommen und haben da 3 Wochen verbracht, ehe wir wieder alles repariert hatten und ehe das Wetter wieder so war, dass wir weiterfliegen konnten. Ja. So, das ist die zweite Säule, also Wettervorhersage. Die dritte Säule ist der Pilot, denn der muss auch 5-6 Tage durchhalten. Und wir brauchen haben ein spezielles Medizinerteam aus der Schweiz, das die Piloten vor, während und nach dem Flug beobachtet, überwacht und gegebenenfalls auch Medikamente verordnet. Zum Beispiel, was die Piloten nehmen dürfen in den 5 Tagen, ist ein Medikament, um eine Thrombose im Fuß ja. oder im Bein zu vermeiden. Ja, das heißt, die haben da telemetrisch quasi Zugang. Der Pilot hat ein paar Elektroden am Körper und das wird ja, mit der rechten. Er kann bestimmte Messungen an sich vornehmen und kann dann durchtuten, was wie sein Status ist. Okay. Mhm. Was direkt übertragen wird, ist der Blutsauerstoffgehalt, ja. weil der am kritischsten ist, wenn der unter einen bestimmten Prozentsatz geht, dann wird der Pilot bewusstlos und dann endet der Flug vorzeitig und ungeplant in einer Katastrophe. Ja, klar. So, was ich aber eigentlich sagen will mit diesen 3 Säulen, wir müssen ein sehr detailliertes und relativ komplexes Programm haben, mit dem wir das Wetter vorhersagen, die Mission mit diesem vorhergesagten Wetter durchrechnen, und gucken, ob er nach dieser Rechnung ankommen wird oder ankommen kann oder nicht. Und wir haben eben an diesem Flug feststellen müssen, dass wir nach anderthalb Tagen den Flug abbrechen mussten, weil die Vorhersagen nicht gut genug waren. Ja. Das sind aber doch jetzt anders als das Programm, was ich da mal für die Auslegung geschrieben habe. Dieses Programm arbeitet mit einem festen Flugzeug. Ja. Wir müssen und können nicht die Streckung ändern und die Flächenbelastung, aber wir müssen auf die Wetterparameter achten. Wir haben bei der Auslegung des Flugzeugs einen Sonnenstand angenommen, ja. Beim bestimmten geografischen Ort und zu einer bestimmten Zeit des Jahres. Das ist jetzt noch viel komplizierter, weil wir nicht nur den Sonnenstand, sondern auch die Bewölkung und Rückenwind, Seitenwind und Gegenwind berücksichtigen müssen, ja. Damit wir berechnen können, ob wir auch tatsächlich den Zielpunkt erreichen. Und das wird vor dem Start gemacht, um zu entscheiden, ob man startet? Nicht nur vor dem Start, sondern es wird kontinuierlich während des Fluges weitergeführt. Ja, genau. Ja. Und das passiert an Bord oder passiert das am Boden? Nein, das passiert am Boden. Okay. Und der Pilot bekommt dann einen notwendigen Update, den er dann, der dann in einem eventuell geänderten Flugpfad ja. Sich äußert. Im Extremfall in einer Änderung des Zielflughafens, dass man sagt, ich nehme einen anderen, vielleicht sogar geplanten Flughafen, weil der erreichbar ist, ja. mit einem anderen Flugpfad oder auch in einem Abbruch des Fluges früher als geplant. Über See geht's nicht, klar. aber über Land ja. Das heißt also, um wieder auf meine Frage von ganz vorher zurückzukommen, diese Optimierungen bezüglich Flughöhe, wann steigen wir wie hoch, nehmen wir lieber weiter unten den Rückenwind mit oder lieber weiter oben den besseren Wirkungsgrad der Solarzellen, wo wir vielleicht weniger Rückenwind haben, das wird am Boden über ein Softwareprogramm automatisch errechnet, durchsimuliert. Richtig. Und der Pilot kriegt dann wahrscheinlich per Funk oder vielleicht über Datenübertragung Anweisungen, wie er zu fliegen hat, muss das aber dann von Hand ins Flugzeug irgendwie von Hand fliegen oder in den Autopilot eingeben. Ja, er vielleicht auch noch eine Anmerkung zu dem Wort Autopilot. Ja. Wir haben eigentlich in dem Sinne keinen komfortablen Autopiloten. Okay. Weil ein Autopilot, der ist ja ständig am Bewegen der Tragflächen. Ja. Ja. Das heißt, der jede kleine, auch noch so kleine Böe steuert er aus und korrigiert und hat dann eine Lagehaltung und Heading Hold und Altitude Hold und alles. Wobei man das ja im Prinzip auch anders hätte programmieren können für so einen Flieger. Ja, Moment. Erstmal ist mir der Gedanke jetzt wichtig, dass der Autopilot Aktuatoren hat, ja, in diesem ja. Fall elektrische, und diese verbrauchen, wenn sie den Flieger stabilisieren und steuern sollen, Energie. Und Gewicht. Und Gewicht bringen sie auch noch mit. Und deswegen haben wir das Flugzeug auch so ausgelegt, dass es möglichst eigenstabil ist. Ja. Ganz kriegen wir das doch nicht hin. Deswegen haben wir also ein Stabilisierungssystem, was ein Pseudo-Autopilot ist. Also sprich, der kann die Attitude halten. Der hält die Attitude und die Richtung. Ja, okay. Mhm. So, und damit kann man den Piloten auch schlafen lassen. Ja. Wenn er nicht über bewohntem Gebiet ist und wenn er nicht in einer Höhe ist, bei der er Sauerstoff braucht. Mhm. Mit Sauerstoffmaske darf er nicht fliegen, denn wenn sie verrutscht, dann darf er nicht schlafen. Denn wenn die verrutscht und er keinen Sauerstoff mehr atmen kann, dann kann es sein, dass er gleich ins Jenseits hinüber rutscht. Ja. So. Also wir können nur schlafen und mit diesem Stabilisierungssystem fliegen, wenn wir unterhalb von 12.000 Fuß sind. Wir dürfen aber auch nicht über, so ist die Zulassung, ja. Wir dürfen auch nicht über einer dichten Besiedlung fliegen und den Piloten da schlafen lassen. Mhm. Das geht auch nicht. Über Meer kann er schlafen, da ist nicht so richtig besiedelt. Aber wenn man über Amerika fliegt, dann gibt es immer Bereiche, wo man sagt, da darf er nicht schlafen. Und dafür kann man da die Etappen natürlich kürzer machen, weil es da Plätze gibt zum Landen. So ist es. Noch ein Punkt zu diesem kritischen, zu dieser kritischen Säule Pilot. Das Problem ist, dass der eben schlafen muss. Ja. Die physischen Vorbedingungen sind da. Er kann seinen Sitz in die Horizontale klappen, was ihm auch erlaubt, ich sag mal, Kniebeugen und Fahrradtreten zu simulieren. Mhm. Und also ein bisschen Bewegung zu haben. Und er muss übrigens auch innerhalb von weniger als 10 Sekunden, wenn er schläft und wach gerüttelt oder wach getutet wird, muss er wieder das Steuer in der Hand haben. Mhm. Also auch ein sicherheitskritisches Element. Aber er soll schlafen und wir haben gesagt, über 12.000 Fuß darf er nicht schlafen wegen Sauerstoff. Ja. Darunter soll er alle 2 Stunden 20 Minuten schlafen. Und ich habe mich auch gemeldet als Pilot und habe gesagt, aber kleine Änderung bei mir, ich möchte alle 20 Minuten 2 Stunden schlafen. Deswegen können wir uns jetzt hier unterhalten und ich muss nicht fliegen. So, also bei diesem, bei dem längsten Flug da nach Hawaii, es gibt also 2 Arten von mentalen Erholen. Das eine ist Schlafen, ja, und das andere ist Ruhen. Schlafen bedeutet im Prinzip erstmal liegen. Ruhen kann auch sein, die Rückenlehne um 40 Grad nach hinten oder sowas. Ja. Was die Piloten und auch die Mediziner, weil sie kein EEG von ihm aufnehmen, nicht genau unterscheiden können. Der Pilot weiß manchmal nicht, und das hast du vielleicht auch schon mal selber erlebt, ist ja eine Dreiviertelstunde vergangen, aber ich habe doch gar nicht geschlafen. Mhm. Habe ich nur geruht oder habe ich geschlafen? Das heißt, welche Schlafphasen, ja, die Tiefen hat er wirklich erlebt oder war das nur so ein Oberflächenschlaf? Ja. Also das muss auch programmiert sein. Und während dieses langen Fluges nach Hawaii kamen in den 5 Tagen so etwa im Mittel in Summe zwischen Ruhen und Schlafen 4 bis 5 Stunden zusammen. Mhm. Also gar nicht so furchtbar viel. Nee. Also ich möchte eigentlich damit nicht auskommen müssen. Ja. Ja. Faktor 2 wäre da mir schon lieber. Ja, krass. So. Habt ihr mal spaßhalber durchgerechnet, ob es funktioniert hätte, den Pilot einfach ganz rauszulassen und ein automatisches, Autopilot einzubauen, sich damit das ganze Gewicht des Piloten zu sparen, das ganze sozusagen System, um den Piloten zu unterstützen, Wasser, Sauerstoff, könnte man sich alles sparen. Ich meine, mir ist klar, dass natürlich das Ziel ist, bemannt um die Welt zu fliegen. Aber wäre es unbemannt einfacher gewesen? Also das war die erste Frage, nachdem ich da in das Projekt eingestiegen bin, die ich auch aufgeworfen habe. Und die Antwort dazu ist natürlich relativ einfach. Du weißt vielleicht auch, dass vor, na, ich würde mal sagen, das ist jetzt schon 8 bis 10 Jahre her, ein unbemanntes Fluggerät von Neufundland aus nach Irland geflogen ist. Mhm. Das war ein Fluggerät, was 20, 25 Kilo, glaube ich, gewogen hat oder vielleicht auch nur die Hälfte, ich weiß es nicht mehr so genau, ja, wurde von der Firma In Situ damals gebaut und fliegen gelassen. Mhm. So, und wer redet davon heute noch? Wenn überhaupt die Leute, die es überhaupt mal zu hören und zu wissen bekommen haben und sich gemerkt haben. Und du weißt, wie viel Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mit diesem Programm betrieben wird. Ja. Und es war nie ein Thema. Es wurde uns gesagt, nein, wir fliegen bemannt um die Welt, weil nur dadurch auch zum Beispiel Sponsoren, ja, klar, gewonnen werden können. Sonst geht das einfach nicht. Nee, klar. Ich meine, aus der Perspektive ist das völlig klar. Meine Frage war rein aufs Engineering bezogen. Wäre das möglich und einfacher gewesen oder habt ihr euch damit nie so weit beschäftigt, dass du Nein, diese Aussage jetzt machen könntest? Wir haben nie, okay, wir haben nie das gesagt, okay, ich sag mal, der Unterschied um die Welt fliegen, der oder stationär fliegen, ja, wissen wir, waren etwa 800 Kilo. Ja, mhm, nämlich vom ersten Flugzeug zum zweiten bemannt, ne? Ja, ja, ja, ja. Und um nur das Zeug mitzunehmen, da ist natürlich auch Kommunikation und Stabilisation und sowas alles drin. Aber wenn man den Piloten rausnimmt, dann könnte man das Flugzeug sicher deutlich kleiner machen. Ja. Man könnte es auch schneller machen. Und man könnte sicher, wir haben es aber nie wirklich ausgerechnet, wie ein unbemanntes Flugzeug, das mit Solarenergie um die Welt fliegen kann, ja, wie wenig das wiegen würde. Okay. Haben wir nicht gemacht. Okay. Und nochmal zu eine Frage zum Piloten, beziehungsweise zum Zusammenspiel Piloten-Mission Control. Wir haben schon gesagt, dass die Optimierung des Flugwegs eine Sache ist, die am Boden passiert und dann im Prinzip hochgefunkt wird, um ihm zu sagen, wie er fliegen soll. Was gibt es sonst noch an Zusammenspiel zwischen Mission Control und dem Flugzeug selber? Welche Art von Telemetrie wird da hin und her geschickt? Ja, es wird natürlich eine gesamte Aufzeichnung der Flugzeugdaten, der flugmechanischen Daten. Wenn wir in die Website reingehen, dann können wir uns angucken, zum Beispiel, ich schlage das mal jetzt gerade auf, weil ich vorhin noch ein paar Bilder da gemacht habe. Da können wir angucken, alle Klappenstellungen. Mhm. Die Geschwindigkeit, die Fluggeschwindigkeit, natürlich auch die Übergrundgeschwindigkeit aus dem GPS. Wir haben die Steigrate, wir haben die Flugrichtung, wir haben die Flughöhe. Das alles ist automatisch im Flugzeug zu erkennen, aber auch am Boden. Wir haben den Sauerstoffverbrauch natürlich, ja, der auch aufgezeichnet ist. Und den wir kontrollieren. Der Pilot muss da auch die Angaben machen, wie viel, auch bei welcher Flasche er jetzt ist. Ja. Zum Beispiel, das sind alles Daten, die da sind und die per Satellitenkommunikation natürlich auch übermittelt werden. Mhm. Ebenso wie seine Essgewohnheiten, die werden natürlich auch erfasst, abgefragt und recorded. Ne? Ja, okay. Könnte der Pilot, wenn diese Kommunikation komplett ausfallen würde, würde er in allen Situationen vom Flug zumindest prinzipiell selbstständig eine sichere Landung oder einen sicheren Landeort erreichen können? Oder ist der auf die Mission Control angewiesen, auf Gedeih und Verderb? Also er kann, nehmen wir mal an, er fliegt, macht einen 5-Tage-Flug über den Atlantik oder Pazifik und ihm fällt an Punkt The Point of No Return, wegen der Winde nicht mehr zurück schaffen kann. Er müsste also weiterfliegen. Dann kann er sagen, ich habe einen bis zu diesem Zeitpunkt geplanten Flugweg. Ja. Mhm. Und den fliege ich einfach ab. Mhm. Ob sich die Wetterbedingungen ändern oder nicht, das sieht er vielleicht. Ja. Aber er kann keine Prognose dann aufstellen, es sei denn, es gibt ihm einer per Satelliten, Telefon könnte man zum Beispiel eine neue Route digital, nicht digital, sondern verbal rübergeben. Und man sagt ihm, schreib dir mal folgende Wegpunkte auf und gib die dann in deinen Rechner ein. Ja. Da hat er ein Tablet und sowas, wo er das reingeben kann. Und dann kann er sich eine neue Flugroute machen. Die Beratung, welche Höhe er jetzt fliegen sollte oder nicht, könnte man ihm auch per Satellitentelefon weiter angeben. Aber das Ganze wäre natürlich deutlich mühseliger, als wenn ihm von unten jemand sagt, du flieg jetzt mal statt, was fliegt dir gerade jetzt, 110 Grad, flieg doch jetzt mal 130 Grad. Wir haben so viel Westwind, da kannst du ein bisschen vorhalten und der schiebt dich noch schneller hin. Ja. Okay, also es gibt einen Plan B, aber keinen wirklich guten. einen deutlich komplizierteren. Ja. Wir haben vorhin über diverse Systeme von dem Flieger gesprochen, insbesondere über das Antriebssystem und die Struktur und so weiter. Gibt es sonst noch irgendwelche interessanten System- oder Steuerungsaspekte, die an dem Flieger irgendwie einzigartig sind? Es gibt noch ein wichtiges Element, zwei wichtige Elemente. Erstens, wir haben dann ein Fahrwerk, das wie bei einem Segelflugzeug aus einem Hauptrad und einem Spornrad besteht. Ja. Dieses System erlaubt natürlich nicht von alleine auf die Runway zu rollen oder von ihr alleine runterzurollen. Weil eine Fläche ist dann irgendwie unten immer, ne? Ja, klar. Ja. Zumindest kann man bei irgendwelchen Seitenwinden kippt man dann um, weil man die dann nicht aussteuern kann. Ja. Wir haben also deswegen einen sogenannten Outrigger. Das heißt, das sind Stützen, die eine Spurweite von 8 Meter haben. Bei einer Spannweite von 72 Metern ist das nicht sehr viel. Ja. Und wenn da eine Seitenböe kommt, dann wird es auch sehr schwierig, sagen wir mal so. Ja. So, und wenn wir zum Beispiel über den Pazifik oder den Atlantik fliegen, 5 Tage unterwegs sind, dann bauen wir diese Outrigger ab, damit wir nicht den Zusatzwiderstand und das Zusatzgewicht haben. Okay. Und damit etwas mehr Reserven im Energiebedarf haben, Energiebereich. Ja. Ne? Ja. So, wenn wir aber jetzt so Eintagesflüge machen, dann sind die sicher dran. Ich habe jetzt noch kein Bild mir angeguckt, wie er gestartet ist oder so, aber da werden sie die sicher dran gemacht haben, damit man eben über Land, auch wenn man an einem alternativen Platz runterkommt, sich etwas besser bewegen kann. Ja. Ich will noch zum Schlafen etwas sagen. Ja, klar. Habe ich noch nicht erwähnt. Die Die Piloten haben beide einen 72 Stunden Simulation gemacht im Simulator am Boden, um so ein, mal zu gucken, wie das mit dem Schlafrhythmus ist und geht. Mhm. Natürlich haben wir da Umgebungsbedingungen von Druck und Temperatur und sowas. Und wir haben nicht 5 Tage simuliert, sondern nur 3. Aber immerhin war das schon gut, um herauszufinden, dass es geht oder nicht. Ja. Und, warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? der eine Pilot, der Bertrand Piccard, der arbeitet mit Selbsthypnose, der ist ja Psychotherapeut, mhm, vom Berufswegen, und der hypnotisiert sich selber, damit er schnell möglichst in den Tiefschlaf kommt. Und der André Borschberg macht das mit einem Yoga-Training. Okay, interessant. haben die sonst noch irgendwie von irgendwelchen spezifischen Herausforderungen fliegerischer Art geredet? Also klar, die schlafen und fit bleiben und einfach nicht todmüde werden, ist sicherlich eine. Ja, ich will noch einen Punkt erwähnen, der mit dem Fahrwerk zusammenhängt. Ja. Und der auch eine besondere Konstruktion verlangt. Wir haben sehr enge Beschränkungen im Rollwinkel und im Schiebewinkel. Mhm. Und zwar sollen weder Roll- noch Schiebewinkel über 5 Grad hinaus auftreten. Okay. Getestet haben wir mehr, auch bis 10 Grad, aber das soll eigentlich vermieden werden, weil wenn das Flugzeug, und das kennt man von anderen Flugzeugen, zum Beispiel auch der Stratus 210, den der Herr Grob mal gebaut hat, ja, der hatte ähnliche Charakteristiken, große Spannweite, natürlich nicht der Geschwindigkeitsbereich, den wir haben, aber die Gefahr ist, dass wenn ein Flugzeug mal in irgendeinen trudelnahen oder spiralsturzartigen Zustand kommt, dann kriegst du das Ding nicht mehr raus. Bei der Spannweite, ja. Ja, ja, ja. Und deswegen müssen wir eine Landung machen, wenn wir Seitenwind haben, die einen, ich sag mal, Rollwinkel 0 hat. Mhm. Und sowas hat man bisher eigentlich nur gesehen bei der B-52. Ja, die mit ihrem seitlich verstellbaren Fahrwerk, um so im Krappen... Der hat ja ein, wie auch die VAK zum Beispiel, ein Tandem-Fahrwerk, also ein vorn liegendes Rad und ein hinten liegendes Rad. Beides kann man als Haupträder bezeichnen. Ja. Und die sind beide steuerbar. Ja. Und wir haben beim Solarimpuls keine steuerbaren Fahrwerke, aber wir haben ein federbelastetes Fahrwerk, was, wenn wir schiebend aufsetzen, automatisch in Flugrichtung sozusagen aus. Okay. Cool. Das heißt, ihr könnt eben auch schiebend landen wie eine B-52. Wir können wie eine B-52 schiebend landen, beziehungsweise wir müssen so landen. Ja. Übrigens, dabei landen wir mit den äußeren Propellern in einer horizontalen Stellung, die werden abgeschaltet und arretiert, damit wir nicht doch, falls wir mal eine höhere Rolllage haben, gleich den Acker umfliegen. Ah, okay, ja. Krass. Was ist die Landegeschwindigkeit, nur so aus Kuriosität? Die ist ein bisschen höher als die normale Fluggeschwindigkeit. Das ist auch eine interessante Aussage. Wir fliegen etwa zwischen 23 und 25 Knoten. Und die Landegeschwindigkeit liegt so bei 28 bis 30. Hat zwei Gründe. Erstens ist die Quersteuerbarkeit und Richtungsstabilität besser, wenn wir ein bisschen mehr Staudruck haben. Ja. Wir können es besser steuern. Und das Zweite ist, dass wir einen geringeren Anstellwinkel haben. Das heißt, wir setzen zunächst mal nur mit dem Hauptrad auf und nicht gleichzeitig mit dem Haupt- und mit dem Spornrad, so dass die Fahrwerksbelastung dann auch etwas besser sind. Wird der Flieger dann an den Boden gestallt oder wird der quasi auf den Boden geflogen? Nein. Okay. Ja. Ist auch noch vielleicht ein wichtiger Punkt. Die Auslegung des Flugzeugs ist ein One-Point-Design. Das heißt, er fliegt eigentlich die gesamte Mission bei einem Auftriebsbeiwert oder bei einem Anstellwinkel. Ja. Und zwar nicht der des besten Gleitens, muss man sagen. Warum nicht? Er fliegt so nah es geht am geringsten Sinken. Ja. Denn das geringste Sinken bestimmt den Energiebedarf. Ja. Es nutzt nicht, wenn er schneller weiter irgendwo ankommt seine Batterien sind vorher schon verreckt, sondern er muss sehen, dass er mit dem Strom über die Zeit kommt, nicht über die Entfernung. Ja, stimmt, ja. So, also fliegen wir beim geringsten Sinken, und zwar Tag und Nacht. Auch beim Steigen. Und beim Landen. Und das wollte ich gerade sagen. Dieser Punkt des geringsten Sinkens liegt ja zwischen dem besten L over D und dem Stall. Ja. Dem maximalen Auftriebsbeiwert. Ja. Ist aber näher am Stall und deswegen muss man da aufpassen, dass man nicht zu langsam fliegt. Ja. Und deswegen fliegen wir bei der Landung auch schneller, dass wir einen kleineren Anstellwinkel haben und die bessere Steuerbarkeit. Okay. Generell sonst so von der Steuerung her ganz normal Querruder, Seitenruder, Höhenruder. Hat der Flieger Klappen und oder Spoiler? Er hat Bremsklappen. Okay. Also Spoiler. Also das ist ja bei den Segelflieger heißt es Bremsklappen, bei den großen heißen sie Spoiler. Also auftriebsvernichtende, oder? Dazu will ich auch noch was sagen. Okay. Wir kennen die Schemp-Hirth-Klappen, die nach oben und nach unten sozusagen rausklappen, die reine Widerstandsflächen sind, oben und unten. Wir kennen bei Verkehrsflugzeugen und Militärflugzeugen die Spoiler, wo eine Fläche auf der Oberseite hochgeklappt wird. Ja. Und wir haben natürlich wieder was anderes. Denn wenn man diese Spoiler hochklappen müsste, würde das viel Kraft erfordern und sie würden auch viel Kraft aufnehmen müssen. Also haben wir Klappen, die in der Hälfte ihrer Tiefe eine Drehachse haben. Das heißt, die Hälfte klappt nach oben raus und die Hälfte nach unten. Aber an der Position, wo man ansonsten die regulären Schempert-Klappen findet, oder sind es Hinterkanten? Nein. Wenn man sich die Flügelhinterkante anguckt, dann liegen sie außerhalb der Spannweite des Höhenleitwerks, damit die Randwirbel von den Bremsklappen nicht eine Anregung zum Schwingen oder gar Flattern auf das Höhenleitwerk bringen. Und sie liegen also sozusagen außerhalb dieser Spannweite des Höhenleitwerks und gehen so weit raus, dass sie dann in Querruder übergehen. Okay. Die Querruder sind ganz normal angelenkt mit einer Drehachse vorne. Ne? Okay, aber auch wieder noch interessant, weil die Summe unserer Querruder flächenmäßig sind sie so groß wie die eines sehr leistungsstarken und schweren Segelflugzeugs, die Flügel. Also unsere Querruder würden als Flügelfläche für ein gutes, so leistungsstarkes Segelflugzeug ausreichen. Ja, krass. Und wenn man diese Flächen bewegen will, dann bedeutet das für den Piloten auch erhebliche Kraftanstrengungen. Und damit das abgemildert wird, sind an der Hinterkante der Querruder im inneren Bereich noch Flettnerruder angebaut, sozusagen entgegen der Ausschlagrichtung ausklappen und damit das Drehmoment und die Kraft des Piloten verringern. Das heißt, der Pilot steuert die Flettnerruder und die steuern dann das große Ruder? Man kann es anders sagen. Die Flettnerruder sind mechanisch gekoppelt an den Ausschlagwinkel des Querruders und den steuert der Pilot an. Okay. Vielleicht aber damit reduzieren sich automatisch die Lenkkräfte. Die Kräfte, ja. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie viel Lastvielfache, wie viel Gs ist die Kiste, für wie viel ist die ausgelegt? Die ist ausgelegt für 3,5 positiv und 1,5 negativ. Okay, das ist Airliner vergleichbar, ne? So etwa. Airliner hat minus, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja. Aber wir müssen auch schon eine solche Belastung aufnehmen können, strukturmäßig. Die Schwierigkeit entsteht eher dadurch, wenn, nehmen wir mal, wir fliegen durch einen starken Bart. Ja, Aufwind. Starken thermischen Aufwind. Aber wir fliegen dadurch nur mit einer Flügelfläche. Ja. Die andere ist draußen. Ja. Kriegen wir auf der einen Seite einen deutlichen Abwind, wie wir alle wissen, ja. Auf der anderen Seite einen deutlichen Aufwind. Ja. Und das kann natürlich zu sehr schwierigen Flugmanövern führen, nämlich auch zu über eine Überschreitung des Rollwinkels. Ja. Deswegen bemühen wir uns auch in der Wettervorhersage erstens grundsätzlich nicht in Regen- oder gar Gewitterzonen reinzufliegen oder in thermisch sehr aktive Bereiche. Mhm. Und wir müssen Turbulenzen möglichst vermeiden. Ja. Das Flugzeug ist für den Geradeausflug optimiert und nicht zum Manövrieren geeignet. Ja. Und schon gar nicht zum Kunstflug. Ja, absolut. Aber die, also dass der 3,5 G plus aushält, hat mich jetzt ehrlich gesagt erstaunt. Hätte ich jetzt aus dem Bauch raus eine geringere Zahl erwartet irgendwie. Ja, naja, wir haben, du kennst ja auch den Helios, ne? Ja. Das, aber die Hörer vielleicht nicht, also sag mal noch zwei Worte dazu. Ja, der Helios war das Ende einer berühmten Solarflugzeuggruppe, mit der die Amerikaner, speziell die NASA, begonnen haben, Solarflüge durchzuführen. Es hatte auch eine sehr große Spannweite. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie viel die Spannweite war, aber sagen wir mal 60 Meter auch sowas. Ja. Die hatte 5 einzelne Rümpfe, weil sie, wenn sie am Boden gelandet wäre, nur mit einem Rumpf, dann hätten die Flügel automatisch schon am Boden geschrabt. Sie hatten damit natürlich auch eine Entlastung des Flügels im Fluge, ja. Weil das Gewicht von diesen Einzelrümpfen dort eben über die gesamte Spannweite fast verteilt war. Ja. Aber die hatten einen rohrförmigen Rumpf, Holmquerschnitt. Das heißt, der war sehr biegesteif. Ja. Und er ist bei einem Flug in Hawaii auch in eine Böe reingekommen, die ein stärkeres Lastvielfache verursacht hat, als sie für im Design vorgesehen war. Ja. Und dieser Bericht war zu dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben, das Flugzeug auszulegen, vorhanden im Internet. Wir konnten den also auch sehen und die Diskussion, was und wie es passiert ist. Und das hat also dazu geführt, dass wir erstens ein viereckigen Rumpf gebaut haben und zweitens ein höheres Lastvielfaches vorgesehen haben. Ich habe in der Vorbereitung eben einen Ausschnitt oder so einen zentralen Satz aus diesem Bericht auch gesehen in deinen Folien, wo eben dann ein Finding war, dass man eben für solche Flugzeuge Analysemethoden entwickeln muss, die eben hochflexible und sich quasi im Flug in ihrer Form verändernde Luftfahrzeuge, um das auslegen zu können, ne? Dass man eben ein Flugzeug nicht mehr unbedingt als starr annimmt, sondern als was, dessen Form sich abhängig von der Umgebung verändert. Habt ihr das dann eben auch berücksichtigt? Oder ganz allgemein die Frage bei der Auslegung von Solar Impulse, wie viel war da tatsächlich berechnet und simuliert? Wie viel war da Bauchgefühl? Wie geht man da vor? Wir haben bei der Auslegung des Flugzeuges sehr früh dass die Hauptstrukturkomponenten einem sogenannten Ground Vibration Test unterzogen. Mhm. Das heißt, wir hatten den Holm, wir hatten den Rumpf, wir hatten den Seitenleitwerksholm und den Höhenleitwerksholm. Und wir haben bei diesem Standschwingungsversuch auf zu Deutsch die Charakteristiken, die Schwingungscharakteristik ja. der Struktur testen und können, und man konnte dann zu einem sehr frühen Stadium auch die Elemente, die dazugehören, nämlich die Dämpfung, wenn der Flügel mal bespannt ist. Mhm. Ja, und die Dämpfung ist ja ziemlich groß, weil wir so große Flügelflächen haben. Ja. Die konnten wir berechnen und hinzugeben. Und damit konnte man relativ früh auch über das aeroelastische Verhalten des Flugzeuges im Fluge eine Aussage machen. Und wir wussten also zum Beispiel sehr genau, wie sich der Flügel unter Last durchbiegen würde. Mhm. Wenn das Flugzeug am Boden steht, dann hat es, ja, ich sag mal, vielleicht, wenn man genau hinguckt, nicht einen planen Flügel, also einen bodenhorizontalen Flügel, einen parallelen Flügel, sondern der hängt ein bisschen runter aus, ja. aber nicht sehr viel. Wenn er im Fluge ist, hat er eine sozusagen eingebaute V-Stellung durch die vorhandene Aeroelastizität, ja. wie sie in der Regel auch bei Modellflugzeugen ja eingebaut wird oder sich, wenn sie ganz leicht gebaut sind, auch vielleicht von alleine einstellt. Und diese V-Stellung, die verursacht eben eine Gierstabilität oder eine Gierrollstabilität, ja. so dass die Schieberollmomente zumindest mal in die richtige Richtung gehen. Ja. ja. Und wir mussten aber nicht jetzt sozusagen, wir haben die Rechnung, die Leistungsrechnung und auch die flugmechanischen Rechnungen, die Stabilitätsbetrachtung mit einem starren Flügel gemacht. Okay. Mhm. Mhm. So, was ich, zwei Dinge wollte ich noch erwähnen, nach denen du noch nicht gefragt hast. Okay, gern. Das erste, wir hatten gesprochen, dass beim ersten Flugzeug die Motoren, die äußeren, sehr weit außen waren. Ja. Die Motoren sind beim zweiten Flugzeug auch erstens mal 4 und deutlich weiter drin. Mhm. Warum 4? Weil man mit 2 die Gefahr eines Triebwerksausfalls nicht wirklich vernünftig abdecken kann, mhm. weil man dann nur einen Antrieb auf einer Seite hat und das Flugzeug dann in der Richtung halten zu können, da muss man ein enormes Seitenleitwerk dann aufbauen. Ja, und das natürlich wieder andere Nachteile hat. Das ist zu groß, zu schwer. Genau, ja. Und das wäre nicht gut. Also 4 Triebwerke. Wir können die, nehmen wir mal an, dass das Kritischste ein außenliegendes Triebwerk fällt aus. Ja. Dann können wir das innenliegende doppelt so stark belasten. Ah, okay, die Reserve gibt's, cool. Auch für längere Zeit. Man kann natürlich auch das andere außenliegende Triebwerke runterfahren. Ja. Da muss man das Innere auf der anderen Seite, was auf der ausgefallenen Seite ist, sozusagen nicht ganz so hoch belasten. Ja. Und damit kann man also die Richtung doch wieder viel besser kontrollieren. Und was auch wichtig ist, wenn wir, nehmen wir mal an, ein Motor fällt aus, aber die Batterie ist noch da, ne? Mhm. Dann können wir zwischen den beiden Triebwerken auf einer Seite des Flügels, können wir beide Batterien benutzen. Ja. Das heißt, der Motor des arbeitenden Triebwerks, der braucht ja dann mehr Strom. Ja. Das heißt, seine Batterien würden dann schneller leer werden. Er kann aber die andere auch anzapfen. Das geht aber nicht über die andere Flügelseite hinaus rüber. Weil da die Kabel wieder zu lang wären. Da wären die Kabel zu lang und zu schwer. Ja. So, das war also die Frage der Triebwerksanordnung. Ja. Und dann haben wir noch etwas gemacht. Wir hatten bei dem ersten Flugzeug, dem Demonstrator, einen dreieckigen Rumpf. Ja. Und bei dem zweiten haben wir einen viereckigen, nein, oder? Wir hatten bei dem ersten einen viereckigen. So rum, ja. So rum, ja. Und beim zweiten haben wir einen dreieckigen Rumpf, der so dimensioniert ist, dass er die gleiche oder die ausreichende Biege- und Torsionssteifigkeit hat. Mhm. Ist ja durch die Bespannung auch wieder ein geschlossenes Rohr. Ist auch mit Folie bespannt. Aber die Folie trägt ja dann eigentlich nicht zur Stabilität ja, bei, oder? Ja, trägt nicht so viel, aber etwas trägt sie doch bei. Okay. aber der Grund, weshalb wir es dreieckig gemacht haben, wir bräuchten und wollten noch eine zusätzliche Fläche für die Unterbringung von Solarzellen haben. Und die können wir natürlich auf einem dreieckigen Rumpf, weil der oben eine größere Fläche hat. Ja. Als ein gleich steifer Vierkant, ja. Haben wir das eben so ausgelegt und damit haben wir, sagen wir mal, die Fläche für die Solarzellen vergrößern können und damit haben wir ein bisschen mehr Reserve oder ein etwas kleineres Flugzeug machen können. Ja, cool. Ich muss noch mal kurz nachfragen zum Entwicklungsprozess. Also du hast ja ganz am Anfang haben wir ja über diesen parametrischen Entwicklungs- oder diese letztendlich sind es ja klassische Trade Studies aus dem Systems Engineering. Ja, die Auslegung. Genau. Und einige der Charakteristiken oder der Werte, die du erwähnt hattest, war natürlich Gewicht, die Flügelfläche, die Tiefe, die Spannweite, die Streckung, Wingloading, Flächenbelastung und so weiter. Ja. Das ist ja eine Sache. Und jetzt kommt aber zum Beispiel bei dieser parametrischen Analyse raus, wir wollen eine Spannweite von, weiß ich nicht, 70 Metern oder 60 Metern oder irgendwas. Dann muss ich ja als nächstes erstmal eine Strukturanalyse machen, um daraus wieder zu errechnen, wie dick zum Beispiel jetzt der Holm sein muss. Das kann ich ja nicht über die Parametrierung machen. Also, glaube ich zumindest. Nein. Okay. Wir haben natürlich vorher auch schon mal ein paar Muster gebaut, also kleine Flügelstücke. Da fängt man natürlich, am einfachsten fängt man dann an mit einem Stück Höhenleitwerk, weil das klein ist oder sowas. Ja. Und wir haben diese auch getestet in Bezug auf ihre Steifigkeiten. Ja. Und hatten also, ich sag mal, das, was man, wenn man es ganz einfach bezeichnen will, ein Gewicht pro Quadratmeter Fläche. Ja. Okay, ja. Okay, ja. So, wenn man ein solches Skalierungsprogramm, wie ich das da geschrieben habe, benutzt, dann gibt es in solchen Programmen für die Flügelgewichte natürlich viel mehr Parameter. Da sind drin die Flügeldicke, die Flügelstreckung, die Flügelfläche, die Belastung des Flügels, also der G, der Lastfaktor. Ja. Da ist natürlich auch die Pfeilung drin. Alle diese Parameter, die einen Einfluss auf das Flügelgewicht haben, die sind da drin. Und wenn man jetzt ein Flugzeug skalieren will, wenn man sagt, oh, wir brauchen doch noch mehr Batterien, ja. Mit dem Flügel kommen wir nicht aus. Wir können nicht genügend Energie einsammeln, um die neuen und größeren Batterien zu laden. Also muss der Flügel auch größer werden. Dann kann man und hat man in einem solchen Programm natürlich auch eine Gewichtsbestimmung des Flügels in Abhängigkeit von all diesen Parametern. Ja. Und das ist in einem normalen Entwicklungsbüro muss man sowas haben und hat man es. Aber es gibt keine Statistik, auch nicht. Es gibt in Deutschland ein luftfahrttechnisches Handbuch, was zum Beispiel Formeln hat, wie man einen Flügel oder einen Rumpf oder ein Leitwerk oder ein Fahrwerk berechnet, ja. Mit all seinen Parametern. Aber die sind dann für, ich sag mal, für Airbusse oder Flugzeuge, die so ständig da sind, ja. Und von denen man auch statistische Werte hat. Genauso bei Militärflugzeugen. Aber du findest keine Statistik über ultraleichte Solarflugzeuge. Ja, klar. Auch wenn sie 2,5 Tonnen wiegen. Ja, ja. Man muss sich also auch schon besondere Gedanken machen, wie eine solche Gleichung, die man dann für ein solches Programm hernimmt, wie die aussehen muss, damit man es richtig macht. Ja. Beim zweiten Flugzeug hatten wir es einfacher, denn da konnten wir die gebauten Gewichte des ersten Flugzeuges sozusagen als Startpunkt nehmen. Ja. Wir konnten den ersten Flieger sozusagen mit Zusatzgewichten, mit besseren Wirkungsgraden beaufschlagen und dann hat er sich automatisch sozusagen in diesem Verfahren so vergrößert. Wir konnten zusätzliche Nutzlasten reingeben, die dann wir mit dem Vergrößerungsfaktor sozusagen, ja, dann auch sich ausgewirkt haben. Und das sind alles Dinge, die dann mit diesem Programm gemacht, ja, werden. Ich meine, auf was ich vorhin raus wollte, war sozusagen das Zusammenspiel zwischen der parametrischen Analyse auf der einen Seite und tatsächlichen aeroelastischen oder CFDs oder Strukturberechnungen auf der anderen Seite. Und was du jetzt im Prinzip sagst, ist, dass sich diese Analysen oder die komplexeren Analysen, Struktur, CFD, Aeroelastik, dass sich die mit einigen Parametern so abstrahieren lassen, dass man die dann in der Parameterauslegung quasi gut genug nähern kann. Also die Gewichte ja, die Aeroelastik nicht so einfach. Deswegen haben wir die Standschwingungsversuche gemacht. Okay, ja. Aber die konntet ihr erst machen, als der Flieger fertig war. Da mussten zumindest die haupttragenden Elemente vorhanden sein, damit, ja, man da eine sinnvolle Aussage machen konnte. Ja, okay. Also es ist, wenn man genau hinguckt, es ist nicht ein einfaches Thema, sondern da haben schon einige Leute mit der wirklichen, es hat eine Feasibility-Studie gegeben 2003 und 2004 haben wir dann wirklich angefangen. Und im Jahr 2010 sind wir geflogen. Also 6 Jahre haben wir gebraucht, um, ja, den ersten Flieger in die Luft zu bekommen. Ja. Und dann mussten wir auch noch etwas machen, wo man zunächst mal auch nicht so ganz richtig denkt. Das Handling von den Flugzeugen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Ja. Wenn man mit so viel Flügelfläche aus der Halle rollt und es geht ein Windchen, dann macht er sich schon selbstständig. Übrigens, interessant, der Helios war in einer großen Halle bei der NASA drin gestanden. Ja. Und ich weiß nicht, die Hallentore waren vielleicht einen Meter auf. Und dann hat hinten einer das Klofenster aufgemacht. Und da hat der in der Halle abgehoben, ja, und ist erheblich beschädigt worden und hat noch irgendeinen anderen Flieger auch beschädigt. Okay, ja, scheiße. Das zeigt vielleicht, wie empfindlich solche Flugzeuge sind. Ja. Das heißt aber auch, dass wir immer an den auswärtigen Triebwerken, an den außenliegenden Triebwerken, haben wir immer eine Stange dran, an die sich die Bodenmannschaft, sobald der unten ist, positionieren und, wenn er zum Beispiel die Outrigger nicht dran hat, auch festhalten und auch mit ihrem Gewicht spielen müssen. Ja. Denn wenn da eine Seitenwindböe kommt, dann heißt das nicht, dass sie mit zweimal 80 Kilo das Aufbäumen der einen Flügelfläche verhindern können. Dann sind sie vielleicht 4 Meter, hängen sie 4 Meter höher. Ja, schon krass. Also deswegen sieht man auch, wenn man die auf den Webseiten die Landungen oder Starts sieht, es fahren immer, im Anfang haben wir immer Fahrräder hinterher. Hinter dem landenden Flugzeug gingen sofort die Fahrräder auf die Runway und fuhren hinterher, um das Flugzeug schnell einzukriegen und zu sichern. Ja. Später haben wir, weil die Zeit fortgeschritten war, Elektrofahrräder benutzt. und natürlich auch Autos sind natürlich dann auch dahin. Hat schon einiges von der U2, nur noch größer. Ja, langsamer. Deutlich größer. Ja. Was war denn sonst noch Teil des Erprobungsprogramms oder des Entwicklungsprogramms? Habt ihr Windkanalversuche gemacht oder tatsächlich CFDs oder was war da sonst noch nennenswert? Naja, wir haben interessante Billig-Windkanalversuche gemacht, indem wir zum Beispiel ein Cockpit auf einem Ford Transit montiert haben obendrauf. Und wir haben dann bei verschiedenen Schiebewinkeln des Cockpits geguckt, ob wir auch die Cockpithaube abwerfen können, damit der Pilot aussteigen kann. Der Fallschirm dabei im Zweifelsfall. Bei dem großen Flugzeug jetzt, in dem er fliegt, hat er eine richtige Kabinentür. Mhm. Bei dem ersten hatte er eine Haube, durch die er dann ein- und aussteigen muss. Ah, okay, ja. Und wir haben auf demselben Ford Transit auch eine Motorgondel mit Propeller erprobt. Die Geschwindigkeiten waren klein genug, die der fahren musste. Und wir haben auch den Propeller und die Gondeln bei Schiebewinkeln vermessen. Mhm. Wir haben kein Ganzmodell in irgendeinem Windkanal gehabt. Okay. Schon deswegen, weil du hättest nur starr reinfliegen können und die Drehzahlen sind dann natürlich extrem daneben. Ja. Weil du mit der Spannweite hast du keine Flügeltiefen mehr. Ne? Also weil der Windkanal größenbeschränkt ist, brauchst du ein kleines Modell und dann passen die Tiefen nicht mehr. Gut, wobei in dem Fall, dadurch, dass man so langsam fliegt, hätte man die Drehzahl ja durch entsprechend höhere Strömungsgeschwindigkeiten kompensieren können. Ja, dann das hätte man auch. Aber auch der finanzielle Aufwand wäre so groß, doch deutlich größer gewesen. Und wir haben geglaubt und bestätigt gefunden, dass wir das ausreichend genau rechnen konnten. Ja, okay. Also insbesondere was die Leistung angeht. Und wir haben uns aber auch Experten noch von der DLR geholt, die Propeller zum Beispiel ausgelegt haben und auch den Beiwertesatz für eine flugmechanische Untersuchung unseren überprüft und ihren erstellt und uns gegeben haben. Ne? Sag mal noch kurz, was bedeutet das Beiwertesatz für die flugmechanische Untersuchung? Naja, also den Verlauf eines Nickmomentes über dem Anstellwinkel. Ah, okay. den Verlauf des Schiebegiermomentes über einem Schiebewinkel, Rollgiermomente bei Rollwinkeln und sowas, damit du das Ganze in einem 6-Freiheitsgrade-Modell nachrechnen oder simulieren kannst. Wir haben ja auch einen Simulator gehabt und in diesem Simulator konnte man das Flugzeug dann mit einem solchen Beiwertesatz auch fliegen. Ah, okay, das sind quasi die Stabilitätscharakteristiken, wie sich das Ding stabil oder labil, je nach Ausschlag, verstehe. Ja, das die Flugeigenschaften. Ja. Genau. Wie fühlt er sich denn an im Fluge? Ja. Und wie fühlt er sich an bei Start und bei Landung? Ja. Und ich muss sagen, ich habe den ersten auch im Simulator geflogen. Im Fluge ist es eigentlich nicht so schwierig. Das kann ein normaler Segelflieger eigentlich machen. Ja. Wenn du dann beginnst zu landen, den Landeanflug zu machen, und der Boden kommt dir näher und du hast zum Beispiel einen Seitenwind, den dir der Simulatorbetreiber aufschaltet. Ja. Und da sagst du, naja, den korrigiere ich doch. Und dann fängst du an, einen Querruder zu geben. Und plötzlich hast du einen Schiebewinkel und bist gleich weg von der Runway. Ja. Das Landen ist deutlich schwieriger. Das Fliegen ist einfacher. Ja, gut, das ist ja so eine allgemeine Weisheit, ne? Das stimmt, aber es ist hier bei dem Flugzeug überproportional. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass eben der Bodeneffekt ganz ordentlich zuschlägt oder wenn man dann über die Landebahn, über eine dunkle Bahn fliegt und da dann erstmal dass eine kleine Thermikblase entsteht und so, das ist dann sicherlich interessant. Ja. Auf der anderen Seite ist man ja langsam genug, sodass die Landebahn in aller Regel sich sehr lange anfühlt. Ja, wir haben keine Probleme mit der Länge der Landebahn. Allerdings ist es auch noch nicht so wie bei den Piloten, die auf der irgendwo gelandet sind und haben gesagt, meine Güte, wir verstehen gar nicht, warum die Landebahn so breit ist. Genau, quer gelandet. Ja. Gibt es noch eine schöne Story, habe ich erst letztes Wochenende gehört, wo ein Pilatus-Potter-Pilot bei extremem Seitenwind starten wollte und sich alle gewundert haben, wie das funktionieren soll, weil ja der Seitenwind so stark ist. Und er ist einfach auf der Startbahn quer gestartet dann. Ja, das ist richtig. Gut, wir kommen, glaube ich, langsam ans Ende. Ich hätte noch zwei Fragen. Das eine, fallen dir noch irgendwelche witzigen Anekdoten aus der Zeit ein? Ja, eine kann ich berichten. Wir waren in Cincinnati zu einem sogenannten Pitstop, wo das Flugzeug nachmittags abends gelandet ist und morgens wieder weiterfliegen sollte nach Washington Dallas. Flugzeug konnte natürlich nicht in irgendeinen Hangar rein, weil die alle zu klein waren. Ja. Und wir konnten auch nicht unseren aufblasbaren Hangar da hinbringen und aufblasen und so. Flugzeug war also draußen. Über Nacht ging das alles so ein bisschen unter den Taupunkt, die Temperatur, und morgens hatten wir also eine schöne Wasserfläche auf den Flügel. Da wurden dann erstmal die kleinen Forklifter geholt und die Kameraden hochgestemmt, damit sie mit so Wischern, mit denen man auch Fensterscheiben großflächig abwischen kann, die Feuchtigkeit runterschieben sollten. Ja. Haben sie auch gemacht, immer schön nach hinten. Und als es oben dann wieder ganz gut aus war und man sich das von unten angeguckt hat, da fiel auf, dass in den Querrudern und in den Bremsklappen Wasser drin war. Mhm. Das heißt, die Wasserlöcher, die wir vorgesehen hatten, waren nicht groß genug oder in einigen Bereichen gar nicht vorhanden. Mhm. So, und jetzt wollten wir aber losfliegen. Und dann natürlich bis 8.500 Meter hoch. und da friert es dann ein. Ja. Außerdem haben wir das Gewicht und noch an der falschen Stelle. Mhm. Ja. So, also mussten erstmal alle Krankenhäuser und Tierheime aufgesucht werden, um Spritzen zu organisieren, mit denen man das Wasser dann hinten aus den Klappen rausholen konnte. Ja. War auch was, wo man sagt, das, damit rechnet man nicht, aber solche Dinge passieren. Und die andere Geschichte, die den meisten sicher bekannt ist, als der Pilot in New York landen wollte, das heißt nicht landen wollte, er wollte, nachdem wir ja schon so ein schönes Bild von dem Flugzeug über der Golden Gate Bridge hatte, wollten wir natürlich auch noch eins haben mit der Freiheitsstatue. Ja, und der sollte dann von einem Hubschrauber sozusagen abgeholt und begleitet werden, damit man auch schöne Bilder machen kann. Und als der Hubschrauber sich dem Flugzeug näherte, bekamen die Leute im Hubschrauber ganz große Augen und einen furchtbaren Schreck, nämlich zwischen dem inneren und dem äußeren Triebwerk, vom Piloten nicht einsehbar, hatte sich die Bespannung von der Nase bis zum bis zur Hinterkante des Holmes gelöst. Mhm. Wow. Wir haben also ein 2,5 Meter breites Loch gehabt, was eben so tief war etwa. Ja? Mhm. Da wurden erstmal natürlich sofort Fotoaufnahmen gemacht und mit dem Piloten wurde gesprochen und ob er das nicht bemerkt hat, hatte er aber nicht. Das Ding flatterte auch nicht. Das hing hinten an der Unterseite relativ flach und ruhig. Ja, ja, jetzt was nun? Er wurde erstmal per E-Mail sofort der Status in die Schweiz gefunkt und übermittelt, die Ingenieure aus dem Schlaf gerissen und zur Beratung zusammengetrommelt. Eine Entscheidung, die die Amerikaner, das heißt Air Traffic Control, schon mal vorweg gemacht hatte. Also um die Freiheitsstatue fliegen ist nicht. Okay. Sondern die Entscheidung wurde getroffen, so schnell wie möglich landen. Aber auch der Pilot muss nicht aussteigen, weil er ja nicht mal gemerkt hat, dass das Flugzeug eigentlich noch ganz ordentlich fliegt. Ja, ja. Das war am Anfang auch nicht so klar. Mit so schnell wie möglich landen war aber noch mindestens 6 Stunden vor dem Aufsetzen. Ja. Weil wenn wir irgendwo landen, dann wollen wir nicht in die Vortices einer 747 irgendwo reinkommen mit dem Ding und dann gleich eine Rolle machen. Ja. Oder einen Absturz hinlegen. Tatsache ist, dass der Flugzeug, das JFK, für etwa 25 Minuten total gesperrt war. Mhm. Und ich weiß nicht, wer es bezahlt hat. Ja. So, also das sind jedenfalls Ereignisse, die wir erlebt haben. Ja. Man hinterher drüber schmunzeln kann. Ja, klar, aber in der Situation. Aber im Moment des Auftretens eine Menge Kopfzerbrechen bedeuten können und auch machen. Was war deine oder was ist deine Rolle während den Flügen? Warst du zumindest teilweise vor Ort oder bist du quasi am daheim PC-Sitzender oder was ist deine Rolle jetzt? Also die Rolle hat sich während der Entwicklungs- und Erprobungsphase natürlich geändert. Ja. Und auch an der eigentlichen Bauphase habe ich jetzt nicht mit Schlüsseln und Werkzeugen teilgenommen. Das können die Jungen viel besser als ich. Ich habe aber zum Beispiel Critical Design Reviews veranstaltet und organisiert und dabei zusätzliche Leute herangezogen, die jetzt nicht im Team waren, aber die entsprechende Sach- und Fachkenntnisse hatten, um zum Beispiel bei dem ersten Critical Design Review flugmechanische Charakteristiken beurteilen zu können und Aussagen zur Flugerprobung machen können, Aussagen zur Struktur, zum Testen von Strukturelementen machen können und gefragt haben, wie habt ihr denn getestet? Habt ihr das getestet? Habt ihr diese Werkstoffdaten überhaupt und sind die in Ordnung? Solche Leute habe ich mit dazu geholt aus meinem Umkreis und beim Critical Design Review vom dem zweiten Flugzeug habe ich zum Beispiel einen zusätzlichen Wetterexperten, den René Heise, der mit der Stämme S10 da in den Mount Everest die Wellenflüge gemacht hat. Ja, bei dem wir uns, by the way, kurz bedanken können, weil der hat mich nämlich mit dir in Kontakt gebracht. Vielen Dank, René. Ja, und dann habe ich auch noch eine Flugmedizinikerin von der Flugmedizinischen Institut hier in Fürstenfeldbruck geholt, die eben auch die Mediziner dort befragen konnte und ihnen Dinge vorschlagen konnte und auch zum Beispiel Messinstrumente, die auch rekorden können, angeboten hat und solche Dinge. Ich habe für die Flugerprobung und auch für die für das Thema Safety Analysis Experten mit rangeholt. Sowohl von hier von MBB, DASA, EADS, als auch den Safety-Experten und den Leiter der Flugerprobung von NASA Dryden. Okay. Und naja, das sind also Dinge, die sich dann ändern. Und ja, meine Rolle zum Beispiel bei einem solchen kritischen Review ist eben auch, kritische Fragen zu stellen, die über Dinge, wo man sagt, ja, das haben die anderen vielleicht nicht, vielleicht haben sie es vergessen, aber vielleicht haben sie es auch noch nicht ausreichend untersucht oder nicht ausreichend dokumentiert oder beantwortet. Ja. Also solche Dinge und ja, ich habe auch dem Management Fragen gestellt. Da geht dann das Consulting in das Insulting manchmal. Ja, genau, da gibt es diesen schönen Spruch, dass Consulting aus den Wörtern Confuse und Insult besteht. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, das hat dann eben auch zu Änderungen in bei bestimmten Personen oder auch in vielleicht bei Organisationen geführt, dass man solche Dinge zur Sprache oder offen anspricht. Ja, ja. Und was ich jetzt gerade mache, ich gucke mir die Webseiten an, und zwar nicht die Webseiten, die in Monaco präsentiert werden. Da geht es im Wesentlichen um digitale Daten und Kurven über das Verhalten oder den Zustand des Flugzeugs, sondern über das, was sie den Zuschauern eigentlich, den Fußgängern als Information anbieten. Ja, Monaco, bloß ganz kurz, weil du mit Monaco gesagt hast, dass der Mission Control sitzt in Monaco. Das ist das Mission Control Center, gesponsert von einem Fürsten, zufällig. Okay, ja, von dem Fürsten dann wahrscheinlich. Und ja, was kannst du dir mal angucken? Ich weiß nicht, ob du dir mal einige der Webseiten, doch, habe ich angeguckt hast und wo ich heute zum Beispiel wieder erschrocken bin, dass man einen Flugpfad so darstellt, dass er, ich sag mal, gelb auf weißem Hintergrund besonders gut sichtbar und deutlich. Ne? Ja, sehr gut. Und wenn man dann den Track am Boden, wenn ein Zuschauer anguckt und sagt, wo fliegt denn der jetzt lang, dann will er doch den Track richtig sehen. Ja. Und ich weiß, beim ersten Flugzeug, als wir über Amerika geflogen sind, da wurde der Track, ich glaube, es war auch gelb oder sowas, jedenfalls in einer Farbe gezeigt, die genau den Highways entsprochen hat. Super. Man flog dann auch parallel zum Highway. Ne? Ja. und dann habe ich auch damals empfohlen, sie sollen doch mal den Track nicht gelb machen, sondern rot. Ja. Plötzlich hat man ihn gesehen. Ja. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ja. Also ich muss und kann und will da nicht mit um die Welt fliegen. Dazu kann ich vor Ort zu wenig leisten. Ja, klar. Wäre ganz interessant und so, aber ja. Da wollen sie mich auch nicht für bezahlen. Ja, klar. Ich habe noch zwei wirklich allerletzte Fragen. Eine haben wir vorhin vergessen. Nach was ist denn der Flieger zugelassen? Ist der ein Experimental oder ist der nach irgendwas? Nein, das ist ein Experimental, okay. Und der ist zugelassen von den Schweizer Luftfahrtbehörden. Okay. Und die wirklich allerletzte Frage, was ist dein nächstes Projekt nach Solar Impulse? Gehst du jetzt wirklich in Rente oder hast du die nächste Geschichte schon im Auge? Also was ich immer noch sehr häufig mache, ist das, was du jetzt 2,5 Stunden unentgeltlich bekommen hast, versuche ich auch noch etwas zu vermarkten, ja, und halte Vorträge über dieses Programm möglichst nicht unentgeltlich. Ja, klar, von irgendwas muss man erleben. Aber meine Hörer freuen sich trotzdem, dass du da jetzt heute Gast bei uns warst. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es echt spannend. Ist genau das, was wir bei Omega Tau versuchen, nämlich ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, weil die Webseite von Solar Impulse kann sich ja jeder selber angucken. Die brauchen hier nichts drüber erzählen. Ja, aber die Hintergründe, wie du es jetzt gerade alles erzählt hast, super cool. Das findet man halt nicht ohne weiteres. Genau so soll es sein. Ich wusste ja, wie du weißt, auch nicht mal, was ein Podcast, ja. Was ein Pod ist, weiß ich. Und was Casting ist, weiß ich auch. Ja. Aber was ein Podcast ist, und ich hatte gedacht, da ist man wenigstens zu sehen, aber dass man da nur hört, habe ich wieder was dazugelernt. Genau, und das ist ja das Schöne, weil man eben nur hört, kann man das eben hören, während man zum Beispiel im Wald joggt oder während man staubsaugt. Und deshalb hören sich eben Leute auch gern 2,5 Stunden an. Und angucken wird sich das eben niemand. Mit und Kopfhörer beim Staubsaugen. Genau. Und na gut. Da hast du jetzt sicherlich ein paar Hörer sehr glücklich gemacht mit deinen Erläuterungen. Ja. Gut. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Also, guten Abend. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. So, das war's. Bei Hannes habe ich mich schon bedankt. Tue ich nochmal. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen. Ich fand's klasse. Vielleicht noch als Kommentar. Hannes ist 78. Und ich finde es absolut cool, wenn man in dem Alter noch Dinge tut, die relevant sind und die auch noch so klasse kommuniziert, wie er das in der Episode gemacht hat. Also hoffe ich, dass ich auch mal so fit bin und mit 78 noch Omega Tau machen kann. Super cool. Okay, euch vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mich wissen, wie euch die Episode gefallen hat. Meine üblichen Hinweise. Ihr könnt die Episode auf der Webseite bewerten, könnt uns über feedback@omegatau-podcast.net Kommentare zukommen lassen oder die auf der Webseite unterbringen oder auf Facebook, Google Plus oder Twitter, die üblichen Mechanismen. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, Nora am 14.06. Hörertreffen in Wien. Ich bin nicht dabei. Nora macht eine Tour durch Österreich, macht ein paar Podcast-Aufnahmen, unter anderem zu Tuberkulose, Fischen, Seilbahnen und Wölfen. Wer da noch Input hat, kann den auch gern noch an die übliche E-Mail-Adresse schicken. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0.